Musik, oder? Nee. Sind wir noch dieselbe? Das ist doch aber... Ja, ja. Das müsste dir doch jetzt gefallen. Das ist doch so Fusion, wie von früher. Ist so wunderbar. Ja? Ja. Da, wenn du so unter den Schultern streichelst, müsstest du jetzt so den Parker von früher spielen. Ich habe neulich irgendwie jemanden gefragt, so, ob er, was so in letzter Zeit an Musik untergekommen ist, was toll ist und so was. Und dann hat er mir so eine Liste gemailt und im Ehen stand irgendeine Band, stand da mit Flöten. Also war immer so schräger Hip-Hop oder schräger Rap, das und das, Frauen, Folky, psychedelisch Dings und mit Flöten. Fand ich irgendwie eine gute Beschreibung. Hat man würde jetzt auf Anhieb überhaupt niemand einfallen, der gerade irgendwie mit einer Flöte war? Naja, so diese ganze Prog-Rock-Zeug so aus den 70ern, diese Folk-Zeug. Da gab's doch diesen Typen, also auch so einen langhaarigen mit einer Flöte. Du meinst jetzt Ian Anderson von wie hießen die denn? Thick as a Brick. Jethro Tull, oder? Jethro Tull, richtig. Irgendso ein Pfiff. So was hört man heute überhaupt ja nicht mehr, irgendwie, oder? Kommt bestimmt, komm, du hast ja die Spitze hier permanent so ein Kram. Ja, ich schon, ja, klar, natürlich. Aber so im Radio gibt's das ja nicht, wa? Dafür ist irgendwie Kinder zuständig, oder? Berliner Rundfunk nicht, so. Gib mir den Überblick. Ja, mir auch. Ehrlich gesagt. Oh Mann, was würde ich gerne mal wieder Jethro Tull mit Thick as a Brick hören. Ach Mensch, André, du tust mir immer so leid, wenn ich dich hier, wenn ich immer ankündige, so André, heute müssen wir uns mal wieder unterhalten. So, ich so ja, dann hast du sofort irgendwie Schweißperlen auf der Stirn, irgendwie ganz schmale Augen, wie wenn du jetzt zur Tafel gerufen wirst. Oh weia. Und dabei wollte ich, also eigentlich wollte ich ja irgendwie wirklich wissen, ob es einen größten Hip-Hopper gibt. Aber? Naja, ich wollte noch was anderes wissen. Nee, aber zum Beispiel, oder was, gibt es so ein absolut so ein Hip-Hop-Monster-Super-Dingster? Eminem wahrscheinlich, oder? Hip-Hop-Monster-Super-Dings. Naja, so was, wo man sagen würde, ich weiß nicht, wie würde man Nirvana bezeichnen? Nirvana ist ja schon so eine Übergruppe eigentlich, oder? Ja, also für deinen Vater bestimmt nicht. Stimmt, für meinen Vater. Und ja, für meinen Vater habe ich andere Musik mit von Frieda Henschel und die Zypris. Also, das ist, glaube ich, sehr subjektiv und sehr relativ. Und kann man sagen, wer der meistverdienste ist? Das ist doch auch mal, das ist doch irgendwie ein nüchternes Kriterium. Da fehlen mir jetzt aber auch Zahlen. Würdest du nicht sagen, also ich glaube, da passiert auch so viel, das ist ja mittlerweile sicher, so komplex, man kann ja auch irgendwie, das ist wahrscheinlich so wie diese Konzerne mittlerweile aufgebaut. Also einer, der wirklich viel verdient, der verdient wahrscheinlich viel, weil er so an vielen Fronten verdient. So. Zum Beispiel so ein Typ wie Tupac Zahnarzt ist ja nur Kliniken eigentlich... aufmacht und Klamotten Linien entwirft. Das sowieso, aber so ein Typ wie Tupac ist tot und trotzdem verdient er wahrscheinlich irgendwie so seinem Namen nach extrem viel. Mit was weiß das, ich. Das ist so bitter, war, wenn du irgendwie so richtig scheiße viel Geld verdienst und dann aber tot bist. Ja, boah, da davon könntest hast du ärgern, ja, oder? Ja. Ja, wirklich. Aber da könnte man jetzt nicht so eben wer ist denn dann in deiner... Nee, aber mir fällt bloß gerade ein, aber ich habe neulich so beim Stöbern am Kiosk gesehen, dass es so eine Bravo-Sonderausgabe für Tupacs, weiß ich, wie viel ein Todestag jetzt gab. Echt? Oder Geburtstag. Wie lange ist der tot? Der ist schon 4-5 Jahre tot, oder? Das lobe ich schon länger her, ja. Und Olle Cobain ist ja schon fast 10 Jahre tot, oder? 92 war, oder? Nein, 91, 92, 91, nein, nee, 93, nee, später, 95, 94, 95. Da merkst du mal, wie... Ah, schon weit weg, oder? Ich weiß nicht, wann Tupac gestorben ist, ich weiß nicht, wann Kurt Cobain kommt. Ich bin total ist unecht. Tupac ist später gestorben. Ich bin nicht richtig. Und Notorious B.I.G., der ist auch tot. Ist der auch tot? Der ist auch tot. Da sind schon ein paar tot, oder? Da sind schon einige tot, ja. Aber auf beiden Seiten sozusagen. Und relativ viele sind ja so richtig erschossen, wa? Wenn früher die Hippie-Generation, also Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, die sind ja alle so drogenmäßig drauf gegangen. Genau, wobei aber die Hip-Hopper schießen sich dann wirklich gegenseitig ab, oder? Ja, mit Drogen. Ich habe neulich mal was Interessantes gelesen. Wahrscheinlich würden so Leute wie Hendrix und Co. und so heute wahrscheinlich gar nicht an Drogen sterben können irgendwie. Die würden zwar irgendwie permanent Überdosen nehmen, aber die würden wahrscheinlich so künstlich am Leben erhalten werden. Meinst du? So wie Pete Doherty. Immer so kurz davor, so. aber eigentlich irgendwie so wäre das dann doch irgendwie mehr im Interesse, wenn er noch eine Weile so halt so kurz vor Tod durch die Gegend schwankt. Meinst du, bei so einem Typ wie Pete Doherty steht da immer so ein Rotkreuzwagen dahinter, der irgendwie da ist? Na, andersrum also gesagt, so ein Typ wie Pete Doherty wäre Ende der 60er schon längst tot gewesen. Meinst du? Wahrscheinlich. Naja, kann sein. Da ist etwas, also das wobei bei Hendrix kam ja auch so halb Behandlungsfehler dazu oder irgendwas war. Der ist dann so irgendwie Kotze in die Lunge gekriegt und da so. War und dann haben nicht sie so weit, so weit entwickelt mit der Medizin. La, in Krankenhaus gefahren und so. Boah, naja, egal wie. Aber andererseits, wenn natürlich auch einige überlebt haben damals, ne? Wir haben ja auch einen überlebt, offensichtlich, oder? Schau dir den unseligen Mick Jagger Paul McCartney an. Oder Paul McCartney. Ja. Wobei man jetzt gar nicht weiß, ist der gut oder ist die Olle die böse? Ist einem auch egal, oder? Wem soll man da glauben? Irgendwie? Ja. Seinem Bauch oder der Gala? Ja. Aber hast du dir auch überlegt, dass du, wenn du heiratest, dass du vielleicht lieber einen Ehevertrag machst, dass die Olle dich nicht so ausplündern kann wie Paul McCartney? Ich würde lieber eine Frau dann heiraten, die irgendwie die mich sofort nicht mehr heiraten will, nur weil ich einen Ehevertrag auf den Tisch lege. Du würdest eine Frau heiraten? Ach so. Naja, aber noch lieber würdest du wahrscheinlich eine Frau heiraten wollen, die selber den Ehevertrag auf den Tisch legt. Nee, auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Ja, aber wobei, würde eine reiche Frau glücklich machen? Macht Frauen ein reicher Mann glücklich? Weiß man auch nicht, wa? Müsste man ausprobieren, dann kann man drüber reden. Ob das da so ein, weil jetzt so auf dem Papier ist, so mal kurz drüber. Man sagt, mehr Frauen heiraten reiche Männer als Männer reiche Frauen heiraten? Auch schwer, wa? Du stellst Fragen. Naja, ich überlege mir manchmal über so größten Hip-Hopper, das klingt jetzt fast schon einfacher dagegen. Stimmt, weil das ist jetzt der größte Hip-Hopper. Der größte, was ist denn für dich der größte Hip-Hopper? Aber das ist doch total subjektiv. Gibt's hier, ja, naja, na, für dich, klar. Soll er jetzt, also deiner. Hast du so ein Ernst Thälmann Gedenkkabinett in der Ecke, wo du sagst, da wohnt mein größter Hip-Hopper? Nö. Nee? Nö, man hat bestimmt so ein paar Leute, die man bevorzugt irgendwie, aber so. Und gibst du einen, der dich schon richtig so lange begleitet, wo du sagen kannst, der ist einfach dann doch, der wird irgendwie auch in zehn Jahren noch wichtig, interessant, toll sein für dich? Nee, eigentlich auch nicht. Also also das ist aber so eine Art eher Offenheit, die mir versuche zu bewahren. Also im Sinne von, wenn jetzt jemand irgendwie 5 schlechte Platten gemacht hat, heißt das nicht automatisch irgendwie, dass sie jetzt die 6. irgendwie nicht wieder gut sein kann. Also bei mir ist das, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber bei mir ist das zum Beispiel so eine Figur wie Hendrix. Den ich jetzt auch 5 Jahre nicht mehr jetzt so aktuell wirklich gehört habe oder sowas. Aber der immer noch, wo mich dann doch immer, wenn ich es dann mal wieder zufällig höre oder sowas, mich dann immer noch umreißt. Und wenn ich sagen würde, ich muss mich jetzt für 20 oder 30 oder 50 oder 10 Platten entscheiden, wäre sicher eine Hendrix-Platte dabei. Durchaus. Aber sowas, also ich meine, das ist irgendwie so. Ich habe jetzt einfach wahrscheinlich muss keine Lust, jetzt hier irgendwie mit Namen so rumzuschmeißen. So, weil du hast auch so, dass falsche Orientierung. Nee, auch so muss ja auch nicht sein. So. Ich tue mich aber auch eh schwer so mit Top Ten und irgendwie. Ja, Blödsinn. Top Ten finde ich irgendwie auch schwierig, und, klar. Also so zum Beispiel kann ich dir gerne sagen, was ich irgendwie öfter mal spiele, so, ja, aber das muss jetzt nicht automatisch aber heißen, was dass die Leute... Aber was du öfter mal spielst, ist im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr. Oder meinst du jetzt in den letzten wirklich 5, 6, 7, 8 Jahren? Ja, was man dann im Prinzip, wo man immer wieder so zugreift, so, wo man immer sagt, so stimmt, der Türk immer ja, ne, da ich früher auch ja nicht gespielt, da ist dann, aber das ist dann auch schon wieder so viel irgendwie, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Aber gibt jetzt nicht ist so, ja auch irgendwie so eine Laune-Sache. Und wo du denkst, selbst wenn er jetzt tot ist, würde ich mir noch die nächste Compilation. Na, jetzt Box ist ja auch mein Love, nee, das sowieso nicht. Ja. Also ich würde mir fast ja nichts mehr ungehört kaufen. Aus dem Alter bin ich, glaube ich, Gott sei Dank raus. Auch bei so Leuten, die du gut kennst, von denen du weißt, die sind schon groß. Gerade weil man weiß, dass das ja irgendwie alles so. Doch, guck mal, gibt der Leute, die mag ich, veröffentlicht wird. Da gibt Leute, die mag ich nicht und trotzdem können die ja mal einen guten Song machen. Jetzt verweigere ich mich doch deswegen nicht den guten Song. Und umgekehrt. Dann gibt es Leute, die mag ich vielleicht und trotzdem machen sie seit Jahr und Tag Scheißmusik. Das ging mir zum Beispiel bei Roy Black so mit Guns N' Roses. Finde ich, ist ein guter Song, dem kann ich mich nicht verweigern. Jetzt ist nämlich die eigentliche Frage. Das war alle, war jetzt bloß Feuerplänkel abgelenkt. Voll abgelenkt, ja. Du wolltest mich jetzt hier so aus. Weil da bin ich ja vorführen, als einen voll piesigen Typen. Nein, gar nicht. Nee, du hättest ja irgendwas sagen, hättest ja ganz böse Gangster-Rapper als deine Lieblinge nennen können und dass du ja auch immer eine Smith & Wesson in der Tasche hast, wenn du durch Neukölln ziehst, deine Deutsch-Hip-Hopper besuchen. Sag mal, aber die wichtigsten Hip-Hop-produzierenden Länder für dich sind wahrscheinlich die Amis, wa, oder? Das ist ja... Ganz oben. Ja. Dann für dich, dann wieder Deutschland. Die zweite Linie ist doch dann Pilzkills und Agro-Berlin und so, oder? In deiner Sendung jetzt, so von der, sagen wir mal, von der Zusammensetzung. Ja, aber das ist doch aber auch nachvollziehbar. Ja, das ist nachvollziehbar, klar. Weil du machst jetzt keine Ami-Sendung. Das ist eine Sprache, die ich verstehe, also kann ich auch was dazu sagen. Und Englisch kann ich auch ein bisschen, irgendwie kann ich auch was dazu sagen. Und bei allen anderen Sprachen, Hip-Hop-Sprachen... Wie jetzt? Genau, und jetzt wollte ich wissen, was käme jetzt als noch so von dir am ehesten zur Kenntnis genommene internationales Hip-Hop-Land. Jakins. Engländer wahrscheinlich noch. Ja, aber stimmt, Engländer, da guckt man auch öfter mal rüber. Aber das liegt dann aber auch immer an der Sprache. Und dann hört's aber auf. Weil die erzählen da auch nur mal total viel. Da muss man ja auch total aufpassen, was sie erzählen. Und wenn jetzt, keine Ahnung, da irgendeine süßliche Nummer... Jetzt muss ich mal, hast du wirklich das Gefühl, dass man da aufpassen muss, was die erzählen? Wenn da jetzt also irgendein süßlicher Song jetzt irgendwie in einer Sprache, die ich nicht verstehe, irgendwie vor sich hin trägt. Und der erzählt jetzt vielleicht irgendwie so wirklich, keine Ahnung, ist er irgendwie am liebsten jeden Tag mit einem Flugzeug irgendwo rinfliegen. Aber sag mal, wann geht doch nicht. Wieso? Hier doch alles Mögliche. Hör dir diese ganze Heavy nicht. Metal. Was? Na hier, also die ganze Freiwalter-Musik, die du spielst, geht doch auch. so die Kleinflugzeuge, Nee. Ich meine, ist es nicht manchmal wirklich ein Schutz, dass man es nicht versteht? Also mir jetzt ganz oft. So weit früher. Wann hast du denn angefangen, irgendwie Popmusik auf Bedeutung und auf Texte abzuklopfen? Wann hast du bei wem hast du angefangen, Texte zu übersetzen? Also eher, das willst du jetzt wirklich nicht wissen. Doch, will ich wissen. Also, natürlich. Ich glaube, der erste Text, an den ich mich erinnere, den ich übersetzen nicht musste, sondern den ich übersetzt habe. Wollte, ja. So. Ja, weil ich halt den Text, wie gesagt, in diesem Plattencover so drin hatte, war eine Elton John Nummer. Das war aber auch, hat auch gar nichts mit Elton John Candle zu tun. In the Wind. Nee, viel früher. Das hatte damit zu tun, dass in so einer Elton John Platte nur halt mal die Texte drin standen. Ach so. Ah ja. Und bei wem hat es dich dann interessiert, was der jetzt singt? Na, irgendwann bei Hip, also automatisch hat man, die Popsongs hast du ja irgendwann automatisch verstanden. Ich nicht. Na, in dem Moment, wo man Englisch irgendwie kann, versteht man doch, was die da singen. Naja, gut. It's been a hard day's night, klar, war irgendwie ein harter Tag, aber da, also mehr hört, aber dann hört's doch auf. Ich habe immer noch so ein Gewöhnungshörer. Die zweite Zeile kommt dir jetzt nicht sofort in Sinn. Nee, dass ich auf die Texte nicht höre. Siehst du, bei mir ist das war dann wirklich irgendwie, irgendwann habe ich angefangen und gesagt, das interessiert mich. Und jetzt habe ich mal irgendwie versucht, die Texte rauszukriegen. So, Zappa oder Hendrix oder PJ Harvey oder irgendwie Nirvana auch noch so ansatzweise. Gut, aber das ist ja dann in so einem Stadium, in dem du halt die Sprache auch noch ja nicht kannst, also dich so rankämpfst, so Wort für Wort, so. Ja, und dann auch noch bei eigentlich so Sätzen, die dir heute irgendwie total einfach vorkommen, irgendwie ewig lange überlegt hast, was die jetzt heißen können. Ja, klar. So, und jetzt hast du das ein bisschen flüssiger drauf irgendwie und jetzt musst du eigentlich nicht mehr übersetzen, weil du verstehst es ja sofort. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass man jetzt immer die Texte verstehen muss? Sag mal, von den Sachen, die du spielst, da verstehst du wirklich im Grunde 80% dessen, was du da spielst, den Text? Nicht aufs Wort genau. Bei so 50 Cent oder weiß ich was? Aber ich achte schon darauf, was die erzählen, na klar. Ich gehe an, ich kann dich nie. Also wenn er jetzt einer 3 Minuten lang irgendwie so darüber rappen würde, dass er am liebsten Polizisten erschießt, dann ist es okay, kann er das gerne machen, aber dann muss ich das nicht unbedingt spielen. Da habe ich dann doch schon so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Was soll er denn erschießen? Was? Andere Rapper oder was? Dann wird sie gespielt. Nein, ich frag ja nur. Kann das ja versuchen mal zu erklären. Solange das so ein Tick comichaft bleibt, ja, komme ich damit noch ein bisschen klar. Kann ich mich sozusagen noch so ein bisschen so rausreden, ja. Aber je echter und je ernster das zu sein scheint, ja, und sozusagen auch noch untermalt wird mit der entsprechenden Kulisse irgendwie, also auch so von der Bildsprache her, umso mehr macht mir das dann im Kopf und Bauchschmerzen. Dann denke ich mir so, lieber nicht. Oder der Typ irgendwie überzeugt mich mit dem Song, mit irgendeinem Dreh irgendwie, dass ich dann denke, so doch, das hat schon wieder was. Also ich habe ja, glaube ich, eher so ein Verhältnis zu Hip-Hop wie wahrscheinlich zu Heavy Metal. Ernst nehmen kann man es nicht. Man kann sagen, es ist irgendwie dufte Musik, ist super. Aber wenn man so sieht, so dieses unmittelbar, was du jetzt eben sagst, die Bilder, was die so erzählen wollen oder so, dann denke ich, naja, so ganz glaube ich denen das jetzt mal nicht. Aber macht mal weiter, Jungs, ist dufte, was ihr da macht. So, auf dem Level. Findest du nicht? Also ich finde ja deine Heavy Metal, wir sind so schnelle Motorradfahrer, wir sind so böse. Aber ist das nicht auch so ein Hells Angels mäßig? Die wohnen bei mir um die Ecke, genau zwischen Türke und Bioladen. Das ist ein neues Hells Angels Lokal in der Greifswalder. So, hier links ist Döner, dann Hells Angels und rechts daneben Kurven ist so ein Bio-Kaufhalle für so, wo man die Mutti-Fraktion mit Rucksack dann irgendwie so zerfurchte Mohrrüben rausholt. Ich finde kein Gimmer jetzt gut. Und wo stehen jetzt die Lederjacken rum? Also nee, die stellen dann die Motorräder, wenn ganz viele da sind, sieht man immer, dass dann irgendwie 30 Harley Davidsons da stehen. Die stehen dann irgendwie sauber da vorne, davor geparkt, quasi am Fahrradständer angeschnitten. Und drinnen total wüste Tattoo-Partys wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht genau. Bist du was Hells Angels so machen den ganzen Tag? Nee. Ich hab schon immer, dann steht manchmal draußen open. Ich hab schon immer gedacht, ob ich mal kloppen soll und drin kicken und fragen, hallo, ist jemand da? Ist ein Hells Angel zu Hause? Warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dann Angst, dass ich vielleicht ihn auf die Fresse kriege. Warum? Weil ich die Größe habe, wo man sagt, ach man, ey, dem kann man doch schnell fahrlos ihn auf die Fresse geben. Da passiert ja nichts. kannst du eigentlich auch erst was dazu sagen, wenn du es ausprobiert hast. Ja, naja, ach. Das sind total liebe, nette Menschen, ausprobieren, die nur in ganz bestimmten Situationen aggressiv sind. Na gut. André, ich bewundere dich, dass du jetzt den Hip-Hop doch so... ist ja auch dein Job, du musst es ja. Nein, vielleicht ist das, aber gesagt, mir fällt ja vielleicht noch eine Sache ein, die du vielleicht noch ein bisschen einfacher machen kann, das zu verstehen. Vielleicht liegt das ja auch daran, je mehr man davon hört irgendwie und je mehr Leute halt immer das selber erzählen, irgendwie so, umso mehr langweilt endet jetzt. Wenn das sozusagen nur immer einer ist, der irgendwie das einer erzählt und das immer wieder, okay. Aber wenn dann plötzlich eine Sache zu einer Welle wird, zu einer Mode wird, irgendwie. Aber meine grobe Vermutung ist, dass sie immer alle selber erzählen, darum höre ich auch nicht so genau hin. Sind nicht immer nur so Tussi-mäßig Autos, ey, ich möchte einen Goldzahn haben? Ja, meinetwegen. Ja, es ist doch aber relativ verbreitet, oder? So als relativ verbreitet, Text. Ja. Und da kann man ja auch eigentlich sagen, hey Jungs, irgendwie, wenn ihr nur das erzählen wollt, aber irgendwie euch nicht um eure Musik unten drunter kümmert, irgendwie, dann habt ihr Pech gehabt. Aber wenn hättet es vielleicht unten drunter... Ja, die Musik kümmern sich ja drum, ja, natürlich, eine klar, spannende Musik ist irgendwie, dann kann man ja vielleicht oben drüber auch mal eine etwas flachere Geschichte erzählen. Ja. Muss ja insofern, höre ich da irgendwie lieber auf die Geschichten ja nicht mehr hin, sondern konzentriere mich dann, wenn dann eher auf die Musik. Ich, wieso, ja, also zum Beispiel Metallica, haben die tolle Texte? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber schon Spitzenband, oder? Ach, das Leben ist so schwer. Ich habe mich nur so gefreut, dass zum Beispiel Hendrix tolle Texte... Nee, weswegen ich dich aber genau wegen der Linie gefragt habe. Ami, Deutschland, England. Und dann hört es aber auf französischen Hip-Hop, hast du auch schon mal gespielt, oder? Klar, logisch. Aber im Laufe der Zeit irgendwie so bin ich etwas unsicherer geworden. Also gerade also jetzt so in den letzten Jahren, wo man feststellt, dass dann doch die Texte, egal aus in welchem Land irgendwie, dann doch alle eher dann doch eher härter werden. Also auch in der Auswahl der Wörter irgendwie, da muss man halt, also vor 15 Jahren war das wahrscheinlich alle total lieb und brav irgendwie. Also ob man es verstanden hat oder nicht so. Ja. Und jetzt muss man halt schon ein bisschen unterstellen irgendwie, dass da einiges versteckt drinne sein kann, was man vielleicht mal gegenchecken soll. Und aber sag mal, gerade bei Hip-Hop, ich meine, da wird irgendwie viel so gesampelt und so auf andere Fremdmaterial irgendwie zurückgegriffen. Da wäre doch eigentlich im Grunde tatsächlich interessant, jetzt sowas, sag mal, wie mongolischen Hip-Hop oder irgendwie sowas so zur Kenntnis zu nehmen, weil die möglicherweise ganz anderes Material zum Samplen, ganz anderes Material zum Verwursten irgendwie so. Warum nicht? Da klar. Haben wir, aber dann würde ich, wie gesagt, gerne vielleicht noch, aber dann reicht es ja auch trotzdem nicht, dass es jetzt so exotisch anders klingt. Da muss derjenige ja auch noch für meine Ohren, ja, für mein Empfinden irgendwie gut sein. So, da fällt es dann aber auch schon wieder schwer, das zu beurteilen. Also spielt ja jetzt irgendein Menschen irgendwie vom anderen Ende der Welt irgendwie eine deutschsprachigen Rap vor. Ja, also unter Umständen findet er das eben einfach nur exotisch und klopft dir auf die Schulter und sagt so, toll, ja. Der Typ bin ich. Ja? Oder er denkt sich so, wie klingt denn ditte? Ja. Ja, klingt ja total holprig, weil er halt mit irgendwie mit seinem eigenen irgendwie so, dort er eben gewohnt ist, irgendwie mit dieser Messlatte eben reingeht. Na gut. Naja, jedenfalls habe ich dir, wir haben jetzt irgendwie lange Anlauf gebracht. Jetzt kommt dir fast die Frage endlich, oder was? Genau, nee, nicht die Frage, sondern algerischen Hip-Hop mitgebracht. Das wart jetzt. Ja, nur. Weil der so toll klingt, finde ich. Weil die so, also, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht genau, was die da singen. Das ist ja auch ist fies, oder? Du, aber wenn jetzt sich jemand fragen würde, ob das jetzt irgendwie eine Rolle für dich spielt, könntest du ja auch sagen, so, nee, spielt's auch nicht. Nee, spielt für mich auch keine Rolle. Würde jetzt jemand für mich muss das eben eine Rolle spielen, mittlerweile. Vielleicht singen die ganz böse, aggressive, Al-Qaida, islamistische Terrortexte. Ja, oder einfach so total frauenfeindlich, nur auf Algerisch. Ja, nein, das ist ja so. So, und dann mit diesem kulturellen Hintergrund. Diese ganzen Pop-Scheiße sowieso irgendwie nicht, oder? Also von daher muss man sagen, ey, Frauen, macht eure Musik selber. Schöne, hey, schneid dir den Schwanz ab, Musik. So, prima, oder? Gibt's aber nicht so viel, oder? Schneidet den Schwanz ab. Jetzt einfach, ich meine, jetzt derart gewissermaßen, also hardcore weibliche Perspektive, wie so als männliche Perspektive ja durchaus verbreitet ist in der Musik. Gibt's auf jeden Fall zu wenig, ja. Siehst du? Aber es gibt aber auch relativ wenig arabischen Hip-Hop. Jetzt hören wir von so einem Alger-Rap-Sampler. Algerische Rap. Hör mal, Hammer heißen die. Und glaub mir, das ist echt ein Hammer. Wie heißt doch Hammer? Nee, die Band heißt Hammer. Fängt gleich so an und dann heißt es, nee, dann ist irgendwie französischer Titel. L'Algérie le Conte Fes. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber dann singen ja auch arabisch zwischen und so schöne Samples dazwischen. Also insofern Spitzenmusik. Du fängst aber an, so halt ein bisschen mit der Hüfte zu wackeln. Jetzt an, so ein bisschen Bauch zu tanzen. Ja, okay. Thank you. plié dans une terre caressée par la mer qu'on appelait Algérie. Un pays où auparavant le pour manger à sa faim. L'orphelin riait, les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des fées. Les garçons joyeux qui jouaient, les esclaves qui jouissaient de leur liberté. Et voilà qu'un jour que des barbares dégénéraient débarquaient par milliers. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Assoiffés de pouvoir, ils voulaient diriger. Et de la confiance aveugle de ce peuple, ils ont abusé. Tout allait changer et ce jardin d'était en cauchemar. S'est transformé et là la souffrance a commencé. L'Algérie, le conte de fées. شعر نرتله في الصلاة تسابحه من حنايا الجزائر ولولا العقيدة تغمر قلبي لما كنت أؤمن إلا بشعري. Du matin au soir régnait le désespoir. Quand j'y pense, j'aimerais perdre la mémoire. Les pauvres étaient affamés, les orphelins qui pleuraient, qui déchiraient la nuit avec leurs cris. Les hommes furent enfermés et tués. Les femmes si fières furent déshonorées. Et les esclaves ont perdu la dignité qu'ils l'ont retrouvée. On les fouettait comme des chiens, on les a enchaînés. Aux yeux de tout cela, on coulait des larmes. Tout ça à cause de ces traits, ces Judas qui ont vendu leur âme. Ils avaient du pouvoir satanique et sur ce peuple ils ont jeté un sort mal. L'Algérie, le conte de fées. Ils se remplissaient le ventre, profitaient des faiblesses des autres. C'étaient des malades mentales, des sadiques qui prenaient du plaisir à faire du mal. Leur venin était mortel, de sang froid dans la tête. Ils te mettaient une balle pour tuer, était une chose banale. Et de génération en génération en génération, tout ça est devenu normal. Et cette terre qui était aussi pure qu'un cristal a été souillée par ces gens et leurs méfaits. فلولا جمالك ما صح ديني وما إن عرفت الطريق لربي. Et voilà qu'un jour que de toute cette noirceur apparaît une lueur, un présage de bonheur. Trois chevaliers qui aimaient l'Algérie, qui la portaient dans leur cœur et dans les cœurs de ces opprimés, ils apportèrent du réconfort. Ils étaient forts, ils avaient du courage, leurs paroles étaient sages. Et aux intérêts de ces sauvages, ils causèrent beaucoup de dommages. Ils étaient assoiffés de liberté, suivis de millions d'Algériens, et se sont révoltés pour... L'Algérie, le conte de fées. قصنا على نغمات الرصاص ورحنا نبث المقادير. Mort, muerta, un 5 octobre, dans une ruelle sombre. Leur histoire est restée à tout jamais dans la triste nuée des ombres. Leur action de bravoure ne pouvait réussir dans une terre où les frères, comme des chiens, se déchirent. On les appelait Babelouettes les martyrs, Babelouettes les martyrs. Leur histoire est restée gravée dans ma mémoire, car ils sont morts pour l'Algérie, pour sa gloire. Tout cela, mes petits, n'est pas un conte de fées. L'histoire de l'Algérie, la vraie. تسابيحه من حنايا الجزائر. Eieiei. Nach dem Gespräch mit Langenfeld sind wir ja gleich ein bisschen unheimlicher geworden. Algerischer Hip-Hop war das. Hier kommt nochmal friedliche junge Menschen, girly, folk-orientierte Musik. First Nation. Ein ganz neues Album, ich glaube, jetzt im November rausgekommen. Auf diesem Annual Collective Label, First Nation, mit Cave Jam. We'll be right back. First Nation vom gleichnamigen Album, 30-Minuten-Album. First Nation, jetzt glaube ich, gerade erschienen. Wie gesagt, auf dem Label von Animal Collective. Wir machen, wenn wir Glück haben, hören wir nachher vielleicht noch einen Song, wo die dann noch singen. War ja jetzt ein Instrumental, wie der professionelle Musikkritiker in so einer Situation sagt. Jede Generation hat ihre Helden, Wünsche und Träume. Fritz hat sie gesucht, gefunden und alle an einem Ort versammelt. Fritz präsentiert Rock, Jugend und Musik in Deutschland. Die Ausstellung über die letzten 50 Jahre Musikgeschichte. Hier. Vom Beginn mit Elvis und den Beatles. Über Punk in Ost und West, Udo Lindenberg und die neue Deutsche Welle. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht, das geht voran. Bis zu den Fantastischen Vier, den Beatsteaks und den Helden. Ich will da sein, wenn 50 Jahre deutsche Musikgeschichte in einer Ausstellung. Zum Ansehen, Anhören und Anfassen. Mehr Infos fritz.de. Rock, Jugend und Musik in Deutschland. Die Ausstellung vom 2. Dezember bis 4. März im Berliner Kronprinzenpalais. Einfach hingehen und gut finden. Der Eintritt ist frei. Fritz. Und das hört man. 22.32 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Nach dem blutigen Amoklauf von Emsdetten ist in Deutschland eine Debatte über ein Verbot von gewaltverherrlichenden Computerspielen entbrannt. Unionsregierte Länder kündigten die Neuauflage einer entsprechenden Bundesinitiative an. Die Oppositionsparteien kritisierten die Debatte. Der Berliner regierende Bürgermeister Wovereit hat heute seine letzten beiden Senatoren vorgestellt. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Jürgen Zöllner wechselt als Senator für Bildung und Wissenschaft nach Berlin. Die brandenburgische Rechnungshofpräsidentin Gisela von der Aue übernimmt das Justizressort. Der frühere Betriebsratsvorsitzende des VW-Konzerns Volkert ist in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig begründete den Schritt mit Verdunkelungsgefahr. Gegen Herrn Volkert wird wegen Anstiftung zur Untreue ermittelt. Zum Sport Basketball. Im UdeB Cup hat Alba Berlin gegen Moskau 77-82 verloren. Damit hat Alba nach 4 Spielen 2 Siege und 2 Niederlagen. Von den 6 Mannschaften in einer Gruppe qualifizieren sich die ersten 4 für das Achtelfinale. Wetter. In dieser Nacht wolkig mit Auflockerungen. Es gibt einzelne Schauer, bleibt aber meist trocken bei 1 bis 6 Grad. Morgen dann wolkig, vorübergehend doch etwas Sonne, kaum Regen, 6 bis 8 Grad. Verkehr. Wir haben keine Meldungen. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon. Taking that time. ein Killer-Riff, oder? Von Seven Nation Army, White Stripes. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Tag. Mann, wir haben echt eine Weile nicht gesprochen miteinander, oder? Irgendwann war mal hier Anlage kaputt, dann war letztes Mal Best of Zusammenschnitte. Jetzt wird es also wieder Zeit, dass wir vielleicht miteinander reden, und zwar unter dieser Telefonnummer hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und ich würde ja gerne mal wieder spielen mit euch. Und zwar, was da hier? Na? Habt ihr schon Ahnung? Gleich kommt's. Oder der richtige Track? Falsch, oder? Nee, richtig, genau. Aber jetzt könnte es langsam mal kommen. Machen wir heute wieder. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Fabian, hallo. Fabian. Hallo, Herr Kuttner. Ich würde, oh Mann, förmlich. Ja, so sind wir. Ja, werden wir? Na, ich und die Leute, die so sind wie ich. Wer sind die Leute, die so sind wie du? Wie bist denn du? Ich bin ein ganz dufter Typ. Du bist ein ganz dufter Typ? Na klar. Ja, na, das glaube ich dir. Von wo rufst du an? Ich komme aus Potsdam. Aus Potsdam? Oh, ja. Oh, hier sind ja heute gleich total... Nee, ich ja? komme quasi aus deiner Nachbarschaft. Ich kann dir fast... Du könntest mir ins Fenster schauen, meinst ja. du? Ja, ja. ja. Was wolltest du denn spielen? Könntest du nicht mal gerade Zigaretten vorbeibringen? Ich rauche im Moment nicht mehr. Du rauchst? Nee, wieso soll ich... Nein, nicht mehr! Also dann soll ich dir keine Zigaretten vorbeibringen? Naja, könntest du mir mal keine Zigaretten vorbeibringen? Nein, ist egal, weil es nur so ein ja. Spaß. Spiel und Spaß. Ja, na, Stadtland Verbrechen wollen wir spielen. Ja, gut. Ja. Also, aber natürlich noch mehr. Haben wir schon öfter mal gemacht. Stadt, Land, ist klar, oder? Ist klar. Das ja, und ja. dann jetzt aber weiter. Verbrechen. Verbrechen. Und was denn jetzt noch? Was Interessantes? Stadt, Land, Fluss, Verbrechen. Nein, Fluss nicht. Fluss ist langweilig. Stadt, Land ist ja schon langweilig genug. Ja. Also Verbrechen, da wird es ja interessant. Und jetzt müssen wir noch weiter von Sachen, die interessant sind. Ich weiß es nicht. Aber du weißt es nicht. Geh mal noch hinten drin. Du musst ja dann gleich sowieso irgendjemand anders spielen. Hallo, wer bist denn du, anderer? Ich bin Jakob. Jakob? Ja. Hallo, Jakob. Stadtland Verbrechen. Genau. Ich sag jetzt nochmal, ich weiß, das ist vielleicht nicht, aber ich meine, wir sind jetzt schon gleich 11. Schimpfwort, einverstanden? Gut. Ja, Stadt, Schimpfwort. Schimpfwort, Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort. Ach, so viel? Naja, richtig, weiter, leider richtig. Ja, sag mal, das Blatt muss hier voll werden. Ja, was soll man denn uns alles merken? Droge. Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge. Jetzt muss ich mir wieder alles ausdenken. Das liebe ich an meinen Sendungen. Stadt, Land, Verbrechen, Droge. Schimpfwort, Droge. Und noch Zärtlichkeitsvokabel. Also sowas wie Schnuckelchen. Verbrechen, Droge? Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort? Ach so, Schimpf. Wort? Schimpfwort? Ja. Droge. Droge. Droge, genau. Droge. Und Zärtlichkeitsvokabel. Und genau, Zärtlichkeitsbezeichnung für den Liebsten. Gut, dufte. Und noch irgendwas. Irgendwas finde ich auch immer wichtig. Irgendwas mit, ja. Irgendwas. Irgendwas mit, irgendwas. So, Seid, hast, habt ihr denn jetzt Papier wenigstens dabei? Ja. Ja, aber der andere, wie heißt du an, wie hieß denn der andere, wie heißt der denn beide? Ich hab den Namen schon wieder du vergessen. Du hast mich vergessen? Ja. Ich ab und zu, ich bin meist der Erste. Und mein Name ist Fabian. Fabian. Fabian. Fabian, wie alt bist du denn, Fabian? Ja, 18. 18. Und der andere, wie hieß denn der jetzt schon wieder? Ich bin Jakob. Mensch, Jakob, sag mal, was, warum habt ihr denn immer alle verschiedene Namen? Könnt ihr euch nicht mal alle auf einen Namen einigen? Und so komplizierte Namen. Ja, Fabian, Jakob, wie alt bist du, Jakob? 15. 15. Genau. Da bist du ja ein bisschen benachteiligt, gegen okay, Fabian, Alter, oder? Hieß ich auch noch anders. Naja. Ah ja, mal sehen. Mal sehen. So, Fabian. Ja, hier. Hast du denn jetzt einen Stift und ein Papier da? Das wirst du brauchen. Ich hab einen Stift, habe ich hier und Papier. Sonst wechsle ich dich hier sofort aus gegen einen anderen Bewerber. Nein. Das ist ein knallhartes, Gottes neoliberales, kapitalistisches Spiel. Ja. Hier werden keine Gefangenen genommen. Genau. Wir werden gleich rausgeschmissen. So, ja, aber ruckzuck. Über die Mauer. Genau. Rein. Also jetzt Fabian, Fabian gegen Jakob. Genau. So, jetzt müssen wir die Spielregeln noch. Für jedes Richtige gibt's einen Punkt. Ein Punkt immer. Ein Punkt und für jedes Falsche gibt's drei Miese. Drei Abzug, drei Minuspunkte. Ja, dass man nicht jetzt hier einfach immer blöde, nur um fertig zu werden. Aber wo ist denn da die Gerechtigkeit? Und die Gerechtigkeit ist, dass man sich eben wirklich Gedanken machen muss und den Sachen, die man da bezeichnen muss, die mit denen mit Ernst begegnet. Gut. Ansonsten sagt man bei Droge irgendwas, und ich bin der Schiedsrichter, ich entscheide alles. Ja. Wenn mir das nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht. Dann ist es falsch. Einverstanden? Ja, ja. Jetzt bin ich gerade dabei, mir alles nochmal ordentlich aufzuschreiben, dass ich hier auch eine wirkliche Chance habe zu gewinnen. Ist das mühsam. Ja, und dann würden wir nämlich versuchen, mal den Meister des heutigen Abends rauszukriegen. Weil dann müsste man ja eigentlich noch die Zeit zu stoppen. Aber ihr werdet es schon schwer haben. Und außerdem vergebe ich noch Sonderpunkte. Wenn mir was besonders gut gefällt, gibt es noch einen Sonderpunkt. Ja, das heißt, man kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte maximal kriegen. Plus Sonderpunkte. So, seid ihr fertig jetzt? Ja, also... Fabian! Also Fabian, bist du fertig? Ich sag jetzt mal, ich bin fertig. Okay, dann würde ich jetzt A sagen und dann muss Jakob sagt dann Halt und dann sage ich einen Buchstaben und dann müsst ihr zu jedem mit dem Buchstaben, Anfangsbuchstaben, eine Stadt, ein Land, ein Verbrechen, ein Schimpfwort, eine Droge, ein Zärtlichkeitsliebwort und irgendwas haben. Ja. Und wenn er alles hat, dann sagt er Schluss. Gut. Schluss, sagen wir, ja? Ja, aber da muss man alles haben. Alles. Da muss man alles haben, ansonsten gibt's Abzugspunkte. Also praktisch Schluss, nicht Stopp oder irgendwas anderes. Ja, du kannst nur Stopp sagen, kannst auch Halt sagen. Ja, okay. So, dass es irgendwie halbwegs eindeutig ist. Schluss gibt auch noch einen Pluspunkt. Genau, also kann man 8 Punkte erreichen. Oh. A. Stopp. F. Und los geht's. Eine Stadt mit F. Oh, das ist aber, ihr könnt ja arbeiten. Aber für die anderen draußen an den Radiogeräten, die jetzt da mit total roten Ohren sitzen und vielleicht schon üben, kann ich ja sagen, das ist echt immer der Teil, der mich total langweilt. Habe ich irgendwie praktisch keinen, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber vielleicht können wir uns sogar lange unterhalten. Die anderen sollen mal beide machen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin der Jimmy. Hallo, Jimmy. Ja, das ist doch schön, dass du anrufst. Du würdest jetzt auch quasi mitspielen wollen. Ja, sehr gerne. Ja, aber Jimmy, dann bist du praktisch in der nächsten Runde. Wir müssen jetzt erstmal warten, dass die beiden Fabian und Jakob quasi zu Ende kommen. Mit Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Zärtlichkeitswort und irgendwas. Okay, super, ich habe mir das schon aufgeschrieben. Du hast jetzt schon aufgeschrieben, na, das ist doch ganz praktisch. Na, siehste. Dann kann man ja mal den anderen sagen, wer jetzt hier auch noch mitspielen will, der sollte sich so einen Zettel vorbereiten und vorne raufschreiben, Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Zärtlichkeitsvokabel und irgendwas. Und dann kann er sich hier unter der Telefonnummer daran Wahnsinn. Beteiligen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7797. Schluss, halt, wer hat jetzt Schluss gesagt? Jakob hat Schluss gesagt. Jakob hat Schluss gesagt. Pfeife. Jakob, mein lieber Freund, welche hast du nicht, Fabian? Ich habe Zärtlichkeitsvokabel nicht. Zärtlichkeitsvokabel, alle anderen hast du? Ja. Droge? Freak. Ja. Sag mal Droge. F. Sag mal Droge mit F. Nee, Droge habe ich auch nicht. Sag mal, der bescheißt! Gibt gleich 3 Minuspunkte. Nein. Ja, 3 Minus schreibe ich schon mal hin. Muss ich sogar 4 geben. Los, sag mal jetzt. Ich bin jetzt mal gespannt, Jakob, was du hast. Nee, jetzt warten wir erstmal. Jetzt machen wir deins erstmal hier. Stadt, Jakob, Fabian? Flensburg. Flensburg, stimmt. Okay, weiter, Jakob? Finnland. Jakob, welche Flensburg mit F? Ja, jetzt hör doch mal auf hier rumzuzicken. Klar, stimmt das. So jetzt, aber was hast denn du für eine Stadt mit F? Stuttgart. Mit F? Ach, mit F? Ich glaube da nicht. Hast du alles mit S? Ja, alles mit F. Du bist ein Trottel. Was machen wir da? Stadt mit F, Stuttgart! Spitze! Gott sei Dank. Mein lieber Scholli. Ach, wenn. Naja, dann muss der eben, dann ist der mit S. Okay? Ja. Wenn nicht, machen wir einfach so. Nee, Fabian, das gelten mal, das lass mal gelten. Der muss bloß alles mit S beantworten, was du mit F hast. Ja, das ist ja viel leichter. Naja, Land, wieso ist das leichter? Sag doch mal Land mit S. Sag mal Land mit S. Land, Finnland. Nee, mit S. Fabian, sag mal Land mit S. Schweden. Stimmt. Ja, jetzt bist du baff, wa? Ja. Naja, aber Finnland hast du. Was hast du für ein Land, Jakob? Ich hab Saarland. Das ist aber kein Land, das ist ein Bundesland. Das ist aber kein Interesse. Schweiz oder Schweden. Oh, sag mal, also, das wir jetzt, also, irgendwie jetzt, also, sag mal, Stuttgart würde ich gerade noch erkennen. Aber das gibt jetzt auch 3 Minuspunkte, weil Saarland gilt nicht. Hier, ich sag mal, Verbrechen mit F? Herr Kuttner. Ja. Also, ich sag jetzt erstmal bei Zärtlichkeit zu Kabel, ja, mit F, da gibt es ja alle, da gibt es Schnuckelchen, süß, süßes. Gibt's auch ein Zärtlichkeit. Sag mal was mit F, sag du, sag mal was mit F, Jakob. Wir machen erstmal weiter mit Verbrecher. Verbrechen mit F? Ja, mit F habe ich Faschismus geschrieben. Stimmt, kann ja, man nicht den sagen. Verbrechen cool. Mit S? Ja, ist cool. Mit S jetzt? Ja, mit S. Sexualverbrechen. Ja, klingt ja. Ganz schön abgedroschen. Gibt keinen extra auch, Punkt, aber gilt. Schimpfwort mit F? Ja, ja, so, ich, okay, ja. Ja, ja, Fabian. Da ist das nämlich schon, da ist das schon. Ja. Da habe ich geschrieben, also, ist es schon nach F? Hast nee. Du geschrieben? Echt? Ist noch nicht. Hast du dich mit V geschrieben? Ficker. Ach so. Ja, man hätte auch Ferkel sagen können, sag na, mal. Aber ja, was hast du mit S? Ich hab mit S Schwuchtel. Das ist doch kein Schimpfwort. Oh, da kommen wir echt in schwierige Bereiche, wa? Ja. Droge mit F? Ja, da fängt es an, schwer zu werden. Na, Flensburg, ja. Das würde ich jetzt naja, logisch, ist doch ein Bier, oder? Ja. Naja, siehst du. Das stimmt. Da ja, habe ich dir geholfen, kriegst du einen Sonderpunkt für. Was hast du denn für Droge mit S jetzt? Ich habe Schnupftabak. Schnupftabak? Ja. Nicht schlecht. Ja. Du gibst einen Sonderpunkt. Also 2 Punkte. Zärtlichkeitsvokabel mit F? Ah, Ferkelchen. Das hast du dir doch jetzt eben ausgedacht. Du hast doch vorhin gesagt, du hast keine. Sie gibt schon wieder Abzugspunkte. 6 Miese hast du schon. Ach, Herr Kuttner. Ja, du kann ich nicht dafür. Und was hast du jetzt mit S für eine Zärtlichkeitsvokabel? Mit S habe ich Schätzchen. Ja, Schätzchen, natürlich. Ja, okay, ja. Das kann aber, das gibt maximal einen halben Punkt. Ja, das ist jetzt nicht so viel wert, genau. Jetzt irgendwas mit F? Ja, Fabel. Fabel, gut. Und irgendwas mit S? Was denn für irgendwas? Na, irgendwas mit S. Sprechfunk. Yeah, Mann. Nicht schlecht, ja. Oder? Naja. Kann man sich nicht beschweren. So, jetzt müssen wir mal zusammenzählen. Jetzt hat erstmal, Jakob hat erstmal 3 Minuspunkte und dann aber 1, 2, 3, 4, da hat er den Sonderpunkt bei Droge. Zärtlich 5, irgendwas 6 Pluspunkte, minus 3, also 3 Pluspunkte. Jakob. Während Fabian. Ach, Herr Kuttner, ich kann es mir auch nicht mit Stadt anderen. 1, Land 2, Verbrechen 3, Schimpfwort 4, Droge, habe ich dir geholfen? 5? Chris schenke ich dir aber irgendwas? 6? Und 6 Miese. Du hast 0 Punkte. Och, das hier wird nicht. Oh, das Leben ist hart, oder? Kunde, jetzt sagen wir nochmal Gesamtpunkte irgendwie. Na, du hast 3 Punkte? Ja, warte. Jakob? Jakob. Ja, musst du dir nicht aufschreiben. Kannst du so merken wahrscheinlich, oder? Naja, hier am Rand, am Ende so. Ja, schreib mal 3 Punkte hin. Weil du hattest nämlich 3 Minuspunkte. Ja, also... 1, weil 3, du auch irgendwo gelogen hast, ich weiß ja nicht mehr, 3, warum du Minuspunkte 4, hattest. Ja, ja, am Anfang. Also. Ja. Hast recht gesagt, ganz fertig, obwohl du noch gar nicht fertig warst. Ja. Mein lieber Scholli. Nee, eigentlich hätte ich ja 3,5, oder? Ja, ja. Na, wenn, dann hättest du 2,5. Bei den Ehen habe ich ganz gerechnet. Ach so, ja. Ach so, nee, hast du 2,5, ja, hast recht. Klar. Nee, ja. Du hast recht, du hast dich zu Recht beschwert, du hast 2,5 Punkte. Nee, ich mein also, lieber Scholli, ja. Ja, gut, na, also bei meiner Lehrerin würde ich jetzt fragen, also, Herr Kuttner, Fabian. Oder bei meinem Lehrer. Ja, Herr Kuttner. Ja, das ist aber richtig, Herr Kuttner. Können Sie nicht noch einen Punkt irgendwo? Können Sie mir nicht noch irgendwo einen Punkt hier? Ich habe schon gesucht, wie sauer, aber 0 Punkte ist nicht schlecht. Na gut, dann, du kannst. Dafür, dass ihr mit verschiedenen Buchstaben gegeneinander angetreten seid, finde ich eigentlich irgendwie ganz schön. Aber ist für mich ganz einfach gewesen. Oder? Ja. Wer hat denn da eben so hysterisch im Hintergrund gelacht? Ich und meine Lady. Deine Lady? Ja. Die wird jetzt völlig verrückt. Weil sie immer merkt, dass du schreiben kannst, oder was? Ja, ich glaube auch. Ich bin ja der Pelikan, ich kann sowas. Genau, Stadtlandverbrechen. Ich hab noch eine Frage. Ja? Kann sich der Verlierer was wünschen, ein Lied oder so? So als Trostpreis. Pass mal auf, Verlierer, ich würde sagen, wünschen kann man immer, ob es in Erfüllung geht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte, ist eher unwahrscheinlich. Dann wünschst du ja schon was. Ja, wünsch dir, warte mal, ja, lass mal, Jakob, wünsch dir mal was. Ich würde mir wünschen, also hier, dieses Lied, Kapielski hier. Kapielski, oh Mann, den muss ich anrufen, mit dem wollte ich Sendung machen, noch vor Weihnachten. Ja. Weil irgendwie, ich wollte mir das schon mal wünschen, in deiner Musik. Ja, dann geh zur Not, geh zu 2001 und kaufst dir, da gibt's das. Aber irgendwie als Buch mit CD. Ja, aber Pech gehabt, nee, hab ich jetzt auch nicht dabei. Hallo, aber schön gewünscht. Mein Wunsch wäre jetzt noch was anderes. Na, Fabian, na ja, los. Jesus, ich weiß nicht, hieß nicht Jesus Freaks? Jesus Skins. Cool, ja, ich habe nämlich neulich mit der Sekte geredet und die hießen Jesus Freaks und deswegen habe ich jetzt ein bisschen verwundert. Habe ich aber leider auch nicht dabei. Was ich mir dann noch vorstellen könnte hier, wäre dieses Grenzerlied, das habe ich da so gerne gehört früher bei dir. Ach, habe ich auch nie bei. Ja, Mann, was ist denn da los? Na, ich kann ja hier nicht immer alle dabei haben. Nee, aber das sind doch... Ich bin ja jetzt schon irgendwie beschäftigt hier mit Stadtlandverbrechen. Ja, gut. Ja, aber Grenzerlied ist ja schon. Irgendwas Schönes. Ich habe ja nur schöne Musiken. Jetzt hör doch mal auf. Sag mal, das ist ja wirklich, aber da wäre ich ja ganz fuchsig. Fuchtig. Ich würde doch mal gerne was vom Van hören. Ja, was würdest du gerne mal hören? Deine Musik an, nur. Was würdest du gerne hören? Irgendwas von Funny. Von Funny habe ich jetzt auch nicht dabei. Mensch, hört doch mal auf. Na ja, oh, Kinder, seid ihr anstrengend. Was müssen wir dann mal... So, dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. So, dann hier was Schönes, okay? Ja. Und dann mache ich noch was ganz Schönes. Ja, so, hier war erstmal was Schönes. Wie sieht denn der Wettbewerb, wie sieht denn das jetzt weiter hier? Naja, jetzt sind die neuen Beteiligten. Der nächste ist ja schon in der Leitung. Wie heißt du? Pelikan. Ja. Pelikan. So, Pelikan spielt der gegen Jakob. Pelikan? Nee, Pelikan spielt gegen jemand anders wieder. Achso, ich dachte, der Gewinner spielt jetzt wegen den nächsten Anrufer. Jetzt wird der Gewinner ermittelt. Hört ihr nicht zu? Achso, aber das Ding, ja. Naja, das Ding aber auch, dass der Gewinner gegen den nächsten Kandidaten spielt, wenn der noch kann. Alles klar, na, dann bin ich ja hier heute. Dann findest du ja heute überhaupt ja keine Ende mehr. Das war meine Idee. Fabian, es gibt einen Sonderpunkt. Du hast jetzt einen Punkt. Sehr schön. So. Gut, dann ist auch das erfüllt, wieso ich eigentlich angerufen habe. Punkt. Ist doch wunderbar, ein Punkt. Ich sage mal, der zweite ist der erste Verlierer. Genau, nee, kann man so, ja, so ungefähr kann man das, so ähnlich ist es irgendwie. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, ich danke auch schon. Okay, tschüss. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie lange das so aushalten. So, jetzt haben wir hier Pelikan und Jakob, oder? Genau. Jakob, kannst du noch, hast du schon einen Krampf in den Fingern? Ja, das ist auch ungewöhnlich. Als junger Mensch schreibt man doch heute nicht mehr so viele, oder? Na doch, ich schreibe ich schreibe auch gerne Briefe so. Pass bloß auf, dass du keine Sehnscheidentzündung kriegst. Und für dich so? Ja, dass du keine Sehnenscheidenentzündung kriegst. Nee. Weißt du, was das ist? Ich weiß auch nicht so genau, was du so im Handgelenk, dann tut das wie scheiße weh, nur weil man so viel geschrieben hat. Ah, nee, krieg ich schon nicht. Gut, dann wollen wir mal, dann pass aber mal auf, dass du nicht kriegst. Ich muss mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen, dass der auch was zu tun hat. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Genau. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter, da kann man sich hinwenden, wenn man hier nicht zu Worte kommt. Ansonsten spielen wir ja heute Stadtland. Jetzt hört aber viel zu kichern. Jetzt erstmal die Belohnungsmusik für. Jetzt lacht die Olle auch noch. Die Belohnungsmusik für Fabian. Nochmal die Lassie Singers, von denen dieser wunderbare Song und die Idee Stadtland Verbrechen ja stammt, mit der Pärchenlüge. Pärchen Dingschen, Pärchen stinken. Das ist meine Lieblingszeile. Könnt ihr euch mal schön, wie heißt denn deine Geliebte da, Jakob? Meine? Ich hab keine. Na, aber hast du nicht gesagt, dass da irgendwie so was Beziehungsähnliches bei dir im Kinderzimmer sitzt? Nee, das war der andere. Ach so, der andere? Ja. Bei Fabian gab's weibliches Kichern im Hintergrund? Ja. Ach so, na dann soll der sich hier die Pärchenlüge anhören. Für den ist es ja eigentlich auch. Genau. Okay, bis gleich, ja? Ja, bis gleich. Das Leben ist schon hart genug, alleinstehende Abend. Schwer. Pärchen sind wie Parasiten, Pärchen werden immer mehr. Sie wissen, wo sie gehen und stehen und schauen sich nicht um. Pärchen werden vergessen. Die Unsterblichen, die großen, die legendären Lassie Singers. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. So. So, so, so, so. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, so, wir spielen heute wieder mal. Stadt, Land, Verbrechen. Schimpfwort, Droge, Zärtlichkeit, Ausruf und irgendwas. Richtig so eine klassische ABC gegen die, hä? Und dann muss man losspielen. Hier im Spiel sind jetzt Jakob und Pelikan. So sieht's aus. So sieht's aus. Ihr habt eure Zettelchen vorbereitet? Haben wir. Mhm. Das ist schön. Ich würde dann jetzt gleich A brüllen und sagen wir mal die nächsten Kandidaten dann schon rinholen, während ihr da noch rumrätselt, oder? Okay. Also, dass ich einen habe, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten kann. Ansonsten ist mir hier so öde und so irre scheiße langweilig. Ja. Achso, hab ich die Telefonnummer schon gesagt? Habe ich die jetzt gesagt eben? Nee, noch mal, nicht nochmal richtig. Also, hier ist er. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, genau. Hallo, Freundchen? Ja. Ja, du, wer bist denn du? Ich? Ja, der Neue jetzt, der ganz Neue, mit dem ich mich noch nicht unterhalten habe. Wie heißt du Neuer? Knut. Knut, du musst dich gleich mit mir unterhalten. Knut ist gut, stimmt, genau. Knut, schaffst du das? Wie bitte? Ob du das schaffst, dich dann mit mir zu unterhalten? Ich denke schon. Ja, dann bin ich doch froh. Dann mach dir mal ein bisschen Gedanken, worüber wir uns unterhalten wollen. Ich habe irgendwie nicht die blasse Ahnung. Mach dir Gedanken, musst du mir jetzt noch nicht sagen. So, ihr anderen beiden seid fertig, ja? Ja, ich bin ready. Pelikan gegen... Jakob. Knut, du willst aber auch mitspielen, oder was? Na klar. Ja, ja, gut. Pelikan gegen Jakob. Ich sage jetzt A und Pelikan sagt irgendwann halt, ja, okay? Okay. Und dann geht's aber los. Ihr wisst, Stand, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, okay. Zärtlichkeitsdings, irgendwas. A. Okay. Okay, stopp. M. M. M wie Mutti. Knut? Jo. Du wolltest mich jetzt hier unterhalten. Ja. Die anderen beiden müssen ja ackern. Aber wir dürfen auch nicht so laut reden. Wenn da einer Stopp brüllt, dann müssen wir anhalten. Okay, dann können wir ja mal über... Richtig ein schönes Gespräch anfangen. Ja, wir können ja mal über Handball reden. Über Handball? Na klar. Na, was kann man denn da reden? Da habe ich doch ja keine Ahnung von. Oh, na, dann ist natürlich böse. Ja, dann ist natürlich ganz böse. Bist du Handballspieler? Na klar. Ach so, bist du richtig Handball, ja? Handball ist einfach mal der Knillersport. Wieso denn? Ich habe selber mal Handball gespielt. Echt? Ja, an der Uni. Oh, das ist ein anstrengender Sport, wenn man immer hin und her rennen muss wie ein Bekloppter, oder? Ja, genau. Oh. Und eigentlich ist es auch besser, dass man... Das nicht so ein Weicheisport ist, sondern. Ja, aber vor allem ist nicht gut für die Gelenke. Ist egal. Oder? Ja, ist egal. Also immer antreten, abstoppen. Hast du schon mal im Tor gestanden? Ja, ich stehe im Tor. Echt? Ja, klar. Da muss man doch ohnmächtig werden, wenn man den Ball auf den Solarplexus kriegt, oder? Habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt. Hast du noch nicht? Ich habe das schon mal gesehen. Das ja, war auch kein. Gott sei Dank stand ich da nicht im Tor. Ja, in die Eier, aber. Ist immer das ist ja aber auch. Oh, das ist ja auch nicht schön. Ja klar. Hast du schon gekriegt? Ja, zweimal oder so. Brrr, beneidenswert. Hast du ja gut gemacht. Mann, ja. Zweimal? Ja. Dafür sprichst du noch recht tief, wa? Wie bitte? Dafür sprichst du noch recht tief. Ja, stopp! Ja, wir hatten Stopp gesagt. Pelikan, stopp. Pelikan. Ja, Mann. So, super. Mit M bei M waren wir, wa? Knut, ich muss jetzt unser Gespräch mal kurz unterbrechen. Alles klar. Ja. So, M. Jakob? Ja? Was hast du nicht? Nix, ich bin auch fertig, ich hab alles. Na, sag mal, aber warum sagt ein Pelikan dann Schluss? Nein, er hat Stopp gesagt und genau und danach war ich auch fertig. Naja, gut, meinetwegen hat Pelikan auf jeden Fall schon einen Pluspunkt, weil er schneller Stopp gesagt hat. Ah, danke. So, Stadt? Okay, Stadt habe ich natürlich München. Ist einfallslos, aber. München, gut. Jakob? Mainz. Hey. Gut. Land? Mexiko. Mailand ist okay. Ne? Mailand ist eine Stadt? Ja, Mann. Oh, das gibt schon wieder drei Miese. Ah. Falsch ist immer drei Miese. Okay. Oh, Mailand, okay. immerhin, Land ist hinten dran, oder? Ja. Genau, Verbrechen mit M? Verbrechen habe ich zwei. Na, eins reicht. Einmal dem Missbrauch und einmal dem Messerstecher, also Messerstich. Messerstecherei, gut, okay, Jakob? Ich habe Motorraddieb. Oh, cool. Auf Mord ist aber keiner gekommen, oder? Nö. Na gut, das gibt jeweils total. Einen Punkt, ein Schimpfwort. Ein Schimpfwort, Missgeburt. Ja. Komm, das gibt einen Pluspunkt, Gutti. Das gibt ja keinen Pluspunkt, Jakob. Missgeburt ist gerade so. Oh, Motherfucker. Ja, boah, naja, boah, Droge. Das ist doch kein Schimpfwort. Droge. Was, ist kein Schimpfwort? Wieso, du bist Hip-Hopper oder was? Bei euch ist das so Zärtlichkeitsvokabel. MC Pelikan aus Berlin. Pelikan? MC Pelikan vom PMS Pimp My Stadtwerk auf. Na so, und von daher, da ist Motherfucker kein Schimpfwort? Nein, mein Motherfucker ist doch kein Schimpfwort. Ach so. Ach, das ist so also richtig, dass man sich so... Also kommt dazu gesagt, aber so ist jetzt auch eine Diskussion... Zärtlich am Ohrläppchen leckt und dem anderen genau, ins Ohr... Genau, und dann sagt du machst mich so geil. Echt? Sag ich natürlich, ist ja cool, alles klar. Oh, Kinder. Sag mal, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die Hip-Hopper ein bisschen Ehen an der Birne haben? Naja, ich meine... War jetzt nur meine Frage, was sagt der MC... Was sagt MC Pelikan dazu? Was ich dazu sage? Ja. Ich meine, wenn man nicht... Wer hat in der Welt keinen an der Birne? Stimmt. Also, siehst du? Gut, wunderbar. Also insofern habe ich durchaus recht. Ja, wunderbar. Droge mit M. Droge mit M. Da habe ich die Mische. Die was? Die Mische. Was ist denn die Mische? Frag mal den anderen, der weiß, was die Mische ist. Jakob? Nee? Ach komm, Alter. Alter, komm, ey. Hip-Hop, ja, gut, Motherfucker. Du kennst du nicht? Jakob? Ich weiß es nicht. Okay, ist was zu kiffen. Was denn? Na, Bananenschalen oder was? Nein. Was ist los, Kartoffel? Wie bitte? Was denn zum Kiffen? Nein, das ist einfach eine Mische. Ist was zum Kiffen. Und was ist da drinne? Was ist da drinne? Ja, natürlich ist da was drin. Gras ist da drinne und noch was anderes. Illegal. Was noch? Aspirin hier. Oder was? Ja, zum Beispiel. Und Backpulver? Nein. Mann, Tabak. Kinder, und sowas nehmt ihr zu euch? Tabak, Mensch. Ist halt eine Tabak, Mische heißt das? Ja, Mische. Okay, wirklich. Meinetwegen soll gelten. Aber keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Muss ich glaub, Vertrauen also, haben? Ne, Jakob, was hast denn du? Ich hab Morddroge. Morddroge? Ja. Morddroge? Ich meine, Marihuana hätte ja recht nahelegen, aber Morddroge gibt's nicht. Ey, wir Idioten, Alter. Voll hängen die. Aber echt, na wirklich. Echt, cool. Vielleicht ein bisschen zu viel Mische im Kopf, oder, Pelikan? Ja, kann es sein? Mein lieber Scholli. So, jetzt Zärtlichkeitsvokabel. Okay, Zärtlichkeitsvokabel, Mausepups oder so. Vom Pelikan kam nicht? Ja, Mann. Ey, du scheinst mir echt ein richtig harter Hip-Hopper zu sein. Mann, ich bin krass, du hättest doch jetzt Motherfucker sagen müssen und da sagt der Hip-Hopper Mausepups. Mein lieber Scholli, ich wär verrückt. Oh, da geht doch aber jede Menge an Street-Credibility verloren, oder? Ach nein, Mann, ich bin ja real, weißt du? Pelikan, ja, du bist sein. Aber extrem real. Mausepups, naja, gut, okay, ich schreib's auf. Ist mir egal, ich bin ja nicht in der Gang. Jakob. Okay, ich habe einfach nur Mäuschen. Mäuschen, naja, das ist doch. Ich wäre wohl noch Alter. Oh Mann. Und jetzt irgendwas mit M. Ja, Mikrofon, Alter. Mikrofon, Alter. Und Jakob. Mehrmals, stimmt. So, jetzt muss ich hier die Punkte zusammenrechnen. Pelikan hat ja einen Pluspunkt, weil sich als erster gemeldet hat. Land hat er, Verbrechen hat er, sind 2 Punkte, mit dem Superpunkt 3 Punkte, Schimpfwort 4 Punkte, Droge... 6, 5 Punkte, Zärtlichkeitswort Mausepups, 6 Punkte, irgendwas mit Mikrofon, 7 Punkte. Ja. Pelikan, du führst. Ich weiß. Ja, und aber Jakob hat, warte mal, 1, Jakob hat 1, dann aber bei Land 3 miese. Mailand. Oh, ja. Oh, oh, oh, also ja. Minus 2 Punkte, jetzt plus 1, minus 1, noch ein 0. Droge hattest du nicht. Dann kommt noch zärtlich und irgendwas in 2 Punkte. Oh. Sind oh. Die nicht plus? Ach, nee, vorhin hattest du mal 2,5 Punkte, Jakob. Jetzt hast du 2 Punkte. Und wer führt? Pelikan mit 7 Punkten. Mit 7 Punkten? Nein. Unglaublich. Unglaublich. Der alte Motherfucker. Werden die Punkte eigentlich zusammengezählt? Nee, nicht? Werden nicht zusammengezählt. Also immer jedes Spiel. Ach so, vielleicht werden die doch zusammengezählt. Ja, dann sag mal gleich dann hat er jetzt 4,5. Weil der Gewinner bleibt ja immer drinnen. Ja, aber 7 ist 7. Ja, ich bin Gewinner. Ja, aber genau. Vielleicht bleibt der Gewinner auch ja nicht immer drinnen. Vielleicht, ach, mal, vielleicht ändere ich auch die Spielregeln zwischendurch nochmal. Na gut. Dass ich hier einfach mal auch ein bisschen Luft wieder kriege. Und okay, zum Beispiel okay. Musik spielen kann. Na gut, mach mal. Jungs! Ich kann dir ja mal was Schönes von mir vorspielen. Na, du kannst, schick mir doch mal was Schönes von dir. Oder eigentlich musst du Langfeld schicken, oder? Der ist ja dafür zuständig. Ach, der Langfeld. Ist gut, ne? Was heißt denn ach, der Langfeld? Was ist denn Jakob? Ich hätte auch noch was Cooles, was ich dir mal irgendwie zuschicke. Naja, dann schick doch. Wie ist denn das? Einfach in eine Mail? In eine Tüte oder in eine Mail. Und dann an kuttner@kuttner.de. Einfach kuttner@kuttner.de. Einfach kuttner@kuttner.de. Da habe ich nämlich mal aus dem Radio was Cooles aufgenommen. Das war so eine, was ich, afrikanische Trommeltrötenmusik. Das hat mal einer gespielt, auch so ein Moderator da bei euch. Ja, naja. Ach, ich dachte, das müsste ach, das brauchst du, ach, naja, was du im Radio so wie dir das brauchst du eigentlich nicht schicken. Das habe ich ja dann selber auch irgendwie ähnlich. Nee, das hat ja auch so eine ganz speziellen CD, das. Na, ich habe ja auch ganz spezielle CDs. Nee, gut, na, Mensch, naja, auf jeden Fall, dann schick es eben einfach her. Ja, ich werde mal gucken. Okay, ich danke aber euch. Guck mal, ja, Kutti, warte. Ja, okay. Ach so, wir müssen jetzt raus. Ach, Pelikan, wo bist denn du? Pelikan ist drinne. Pelikan ist drinne, stimmt. Also Jakob ist heraus. Es sei denn, du willst jetzt die Spielregeln. Ja, wollte mal kicken, wie es weitergeht, weiß ich auch nicht. Aber dann sag mir vorher Bescheid, wenn nämlich eins möchte ich dich bitte noch bitten. Ja, bitte von mal. Von mir aus kannst du mich jetzt rausknallen, aber lass mich noch jemanden grüßen kurz. Echt? Bitte. Du musst jetzt überlegen, ob du grüßen oder weiterspielen. Okay, dann grüße ich. Boah, großartig. Na, dann grüß. Dann darfst du. Okay, alles klar. Dann will ich auf jeden Fall jetzt an der Ärzte, hoffe ich, dass er zuhört, mein Mann Murijani im Plötzensee grüßen, weil er schon echt eine ganze Weile drin sitzt und so. Und manchmal hören die euch da echt richtig krass, gerade dich, Kutti. Und dann will ich die Jungs von 41 Beats, Fanatica, Easy Beats und sowas natürlich alle grüßen. Meine eigenen Leute, Rolex, Kings Design. Und ich hoffe, dass der Berliner Untergrund weiterhin sich so bewegt wie jetzt und ein paar Leute wieder an die Oberfläche tauchen, so die im Moment im Plötzensee sitzen. Hin und her, ich will jetzt auch gar nicht so viel da waren. Ich grüße alle meine Leute. MC Pelikan, Berlin City, representen for us. Okay, tschüss. Ciao, Mann. So, tschüss, Jakob. Knut? Jo. Du bist da. Ja, ich bin jetzt alleine, wa? Ne, jetzt bist du nicht, wir finden schon noch jemanden, der mit dir spielt. Ja, das will ich hoffen. Hast du Angst oder was? Nee. Gut, ich wollte aber erstmal eine Musik spielen, weil ich mich hier immer so in Rage rede, dass ich verrückt werde. Und zwar eine Musik, bei der man vielleicht etwas genauer zuhören sollte, weil zu einem CD-Präsentationskonzert zu dieser Musik würde ich gerne nach Mitternacht Karten verlosen. Es lohnt sich aber nur, dahin zu gehen, wenn man die Musik auch dufte findet. Ist kein... Tendenziell eher kein Hip-Hop und tendenziell eher kein Heavy-Metal ist Hans-Eckard Wenzel, von dem eine neue CD erschienen ist, mit Theodor Kramer-Songs, so ein österreichisch-jüdischer Dichter, der sehr schöne Texte gemacht hat, die Wenzel dann vertont, gesungen hat und auf einer CD rausgebracht. 4 Uhr früh heißt die CD und der Song hier heißt Lob der Verzweiflung, Wenzel mit Songs von Theodor Kramer. Und wie gesagt, ab 0 Uhr morgen, nee, übermorgen, Donnerstag, findet da ein Konzert in einem Kesselhaus in einer Kulturbrauerei statt und dazu würde ich dann 3x2 Freikarten verlosen nach Mitternacht. Und jetzt genau hinhören, wenn man denkt, oh, das ist dufte Musik, die kenne ich nicht, die könnte mir gefallen, da will ich hingehen, dann könnte man nachher anrufen. Oder man sagt, oh, das ist dufte Musik, die kenne ich, da will ich unbedingt hingehen, könnte man dann auch anrufen. Wenzel mit Lob der Verzweiflung. Ach so, hier. Verzweiflung, Freund des Armen. mit ihm erbarmen, wenn alles ihn verlässt. Du lässt sein bisschen Leben im Schein des frühen Lichts sich winden und erheben und führst ihn dann ins Nichts. Samen heißt Branntwein, Strick und Schoß. Du bist im Klirren der Scherben, im Zucken des Gesichts. Du fährst ins träge Sterben und wirbelst es ins Nichts. Wenzel mit Theodor Kramers lobt der Verzweiflung von seiner neuen CD. 4 Uhr früh am Donnerstag im Kesselhaus in der Kulturbrauerei ist da Plattenpräsentation. Nachher so gegen Mitternacht würde ich ein paar Karten verlosen und wir hören vielleicht dann vor den Nachrichten noch einen Song von Wenzel. Ansonsten spielen wir hier Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Zärtlichkeitsvokabel und irgendwas, wer sich an dem Spiel beteiligen an dem Spiel beteiligen will, der müsste hier die Telefonnummer wählen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, die hier nicht zu Wort kommen, die können ja dann sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Dafür ist er auch eingerichtet. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Genau, hier ist der Knut. Genau. Knut ist gut. So, jetzt müssen wir dir noch einen Mitspieler raussuchen, oder? Das wäre wunderbar, wenn ich einen hätte, ja. Ja, wir nehmen mal den, der hier vermutlich am längsten drin ist. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hallo, hier ist Fürchtegott. Wer ist da? Fürchtegott? Fürchtegott, jawohl. Guten Abend. Sag mal, da freust du dich aber wie Bolle, dass du dich hier Fürchtegott nennst, oder? Was heißt, ich nenne mich? Es ist mein echter Name und darüber freue ich mich. Ja, aber sag mal, du kannst doch nicht dich jedes Mal, wenn du deinen Vornamen nennst, dich so freuen. Doch, ich bin sowieso fröhlich. Man lebt nur einmal. Man kann froh sein, dass man lebt. Ja, kommt drauf an, wo und wie und unter welchen Umständen man lebt, oder? Solange man gesund ist. Komm, wir lassen uns erschießen an der Mauer um 10. Ist doch auch ein schönes Lied. Was? Wir haben gerade eben Lob der Verzweiflung gehört. Ja, ja, naja, egal. Fürchte Gott gegen Knut. Genau. Mein Lieber, von wo das, rufst das du an, Fürchte Gott? Haben deine Eltern dich so genannt? Oder bist du MC Fürchte Gott? Ich bin den Hip-Hopern gäbe es ja auch irgendwie durchaus relativ seltsame Namen. Du bist kein Hip-Hopper, ja. Du bist nicht MC Fürchtegott. Nein, ich bin nicht. Ich habe mit Mit Hip-Hop habe ich nichts am Hut, nein. Das heißt, deine Eltern haben dich so benannt? Die haben mich so genannt, fürchte Gott, steht in meinem Ausweis. Und immer wenn du ins Zimmer trittst, erschrecken die, oder was? Nein, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr? Aber die ersten 15 Na, Jahre deines Lebens haben sich wie... 15 Lebensjahr haben sich noch erschrocken. Haben sie wie sauer erschrocken, ja. Bist du ihrem oder bist du deinem? Hahaha, das war jetzt auch eine gute Frage. Naja, lass sein. Fürchte, von wo aus rufst du an, fürchte Gott? Aus Glauchau in Sachsen. Aus Glauchau in Sachsen? Ja. Ja. Knut? Jo. Knut ist gut, oder? Knüller. Weißt du, was Knut eigentlich bedeutet? Nee. Ich auch nicht, aber war jetzt nur, also, aber warum? So, so Knut? Weißt du, was fürchte Gott bedeutet? Jetzt hör auf, ja, ist klar. Mann! Sag mal, das, aber wenn ich die allerblödeste Frage stelle, die man überhaupt stellen kann, dass dann sich immer noch jemand findet, der zur Beantwortung dieser allerblödesten Frage schreitet, erschreckt mich doch. Na klar. Ja. Knut und fürchte Gott. Sag mal, fürchte Gott, du kannst ja nicht immer selber darüber lachen, wenn man dich fürchte Gott nennt. Du hast ja den Namen ausgedacht. Du heißt wahrscheinlich irgendwie Sven oder Werner oder Rolf oder Georg oder irgendwie ja, so. Soll ich dir was sagen? Werner ist ja mein zweiter Vorname. Fürchte Gott, Werner Arthur. Fürchte Gott, mit Öso ja noch. Fürchte Gott. Mein lieber Scholli. Von meinen Großvätern übernommen. Glauchau, ist es Sachsen oder ist es Sachsen-Anhalt? Sachsen, wir haben Sachsen. Morgen Feiertag. Ihr habt morgen Feiertag? Ja, Fuß- und Beta. Gibt's nur noch in Sachsen. Ja, toll. Das finde ich dann wieder mies. Ja, fürchte Gott gibt's auch nur noch in Sachsen, oder? Kennst du noch einen anderen? Was? Kennst du noch einen anderen, fürchte Gott? Naja, meine Großväter, von denen kommt ja der Name. Ach so. Aber das kenne ich niemanden, nee. Ja. Jedenfalls niemand in meinem Alter, aber es hebt mich ab. Ja, natürlich, hebt dich natürlich ab von all den Mandys und Alexanders und ja, Kevins und so. Wenn man da im Unterricht aufgerufen wird, dann kann man nicht fragen, ob man gemeint ist oder ob der andere Patrick gemeint ist. Naja, andererseits kann man sich immer noch mal erstmal doof stellen. Oder doof stellen ist schon immer erstmal eine gute Strategie. Es gibt nicht so viele Fürchtegott in meiner Klasse, da ist das mit doof stellen schlecht. Na, dann bist du eben der einzige Fürchtegott, der sich doof stellt. Ja. Kann er, man, als Training des aufrechten Ganges. Naja, gut, egal jetzt. So, jetzt, ihr habt schon kapiert, worum es hier geht, war, was hier passiert? Ja. Wir spielen jetzt hier, habt ihr fürchte Gott? Ja. Ich habe jetzt nur so als Testfrage, um zu sehen, ob du wieder lachst, und du lachst gleich wieder los. Da wird man doch verrückt, fürchte Gott. Das ist krankhaft. Mann, ja. Bist du, glaubst du denn wenigstens, fürchtest du denn wenigstens Gott? Ich bin Atheist. Du bist Atheist? Bekennender. Du müsstest eigentlich Fürchte Lenin heißen oder so. Was? Du müsstest eigentlich Fürchte Lenin heißen. Ja. Und deine Eltern sind die auch bekennende Atheisten? Meine Eltern sind christlich. Ach, und du? Bist total aus der Art geschlagen? Ja, ich war erst im Konfirmandenunterricht, aber dann bin ich ausgetreten. Der Pfarrer wollte mich noch bekehren, aber ich habe zu meiner Entscheidung gestanden. Und habe dann Jugendweihe gemacht. Ja, echt? Ja, und ich bin zufrieden damit. Ich habe keine Verpflichtungen. Ach so. Was hättest du denn sonst für Verpflichtungen gehabt? Ja, was weiß ich, was die machen. Kirche putzen, sowas machen die echt? Bei uns. Wir sind ja hier in einem kleinen Dorf. Da macht die junge Gemeinde den ganzen Mist, den ganzen Dreck, der anfällt. Ach so. Und so musst du, aber du musst doch Rasen mähen dann irgendwie auch. Zu Hause bei euch, oder nicht? Zu Hause, ja. Das macht mir aber mehr Spaß, als die Kirche zu reinigen. Echt? Rasen mähen, da kriegt man ein bisschen mehr Taschengeld dann. Das ist doch viel schöner. Ja, aber Kirche reinigen kriegt man vielleicht ein Paradies später. Was? Vielleicht ein Paradies, Kirche reinigen. Ja, gut. Na, ich komm da ohne hin, aber. Naja, gut, egal. Knut. Aber du hörst es dann auch mit Neugier und, sag mal, jetzt musst du nicht noch über Knuts Namen lachen. Das reicht ja, wenn du bei deinem Namen lachst. Jetzt kann man, Knut ist echt schwierig, oder? Jetzt haben wir mit einem Typen zu tun, da kann man Namen sagen, wo man will, da lacht er sofort. Pass mal auf, wir machen nochmal einen Test. Sven. Ach, da lacht er nicht. Oh, schade. Krieg mal ihn an. Gut, Knut. Ja. Aber du, sag mal, fürchte Gott, wenn ich Knut sage, dann da, also erzählst du mir eben noch, dass du der Einzige bist in der Klasse, der fürchte Gott hat, dass da keine Verwechslungen entstehen, und wenn ich aber Knut sage, dann sagst du auch ja. Ja, du hast mich ja gerade mit Sven angesprochen. Nee, ja nicht. Ich habe nur den Namen Sven genannt, um dich zum Lachen zu bringen. Nee, du hast mich gerade eben Sven genannt. Synonym zu fürchte Gott, um zu testen, ob ich lache. Deswegen habe ich auch auf Knut reagiert. Knut? Ja. Der ist völlig abgedreht inzwischen, oder, unser fürchte Gott? Was machen wir mit dem? Lustiger Mensch. Ja, ist ein lustiger Mensch. Wollen wir einfach mal, Knut, aber bisher hast du dem Gespräch doch hoffentlich mit Interesse und Neugier. Auf jeden Fall. Gefolgt. Gut, dann wollen wir jetzt mal hier anfangen mit dem Spielen? Ja. Ja. Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, zärtlich, irgendwas? Ja. Genau. Kriegen wir hin? Ja. Ja. Also dann sag mal, Also, oder wenn ich, also dann und dann zähle ich los und dann sagt, fürchte Gott, sagt dann halt. Ja? Okay. A. Stopp. Q. Nee, Q lassen wir. Q ist zu schwer. Los nochmal. A. Stopp. O. O. O. Geht's los. Los geht's. Ich spiele mal einen Song, der ist 1,24 lang, der irgendwie ein bisschen programmatisch hier über den ganzen stehen könnte. Und ihr brüllt dann laut halt, wenn ihr fertig seid. Alles klar. Der Stein war hier in dessen Freundenland mit dem Taschenrechner in der Hand. Ich schau mich an, dich nehmen, komm vorbei. Ich mag die Augen so ein Tassel bis drei. Niemand weiß, was soll der Scheiß. Erscheint die Sonne hinter dem Vulkan. Keiner weiß, was für der Herr soll dann. Wir sahen noch in unseren Taschen und auf dann. Problem an dem Song ist, dass man nicht so ganz versteht, worum es geht, weil Billy Childish, der hier mit Goods diesen Song zusammen gemacht hat, den Sänger von Aeronauten, natürlich der deutschen Sprache offensichtlich nicht ganz so mächtig ist. Stopp. Wunderbar. Dann hören wir uns nachher noch die Originalvariante an. So, wer hat denn das Stopp gesagt? Knut. Das gibt doch schon mal einen Extrapunkt. Fürchte Gott. Was hast du nicht? Bitte? Was, welche Kategorie du definitiv nicht hast? Ich bin auch gerade fertig geworden. Aber bei anderen bin ich mir absolut nicht sicher, ob das gilt. Aber gut. Naja, gut. Okay, dann fangen wir mal an. Start mit O. Osnabrück. Da habe ich Oslo. Okay, jeweils einen Punkt. Land? Das Osmanische Reich. Ich habe Österreich mit OE. Ah. Will ich mal... Ach, will ich mal gelten lassen. Wunderbar. O ist schon... Oberwolda, gibst du das überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Gut, Verbrechen? Ochsen töten. Da habe ich Omnibus überfallen. Sag mal, ein Glaucher ist überhaupt gar nicht los, oder? Wenn man da Verbrecher werden will, entschließt man sich hin und wieder mal einen Ochsen zu töten. Okay, Punkt ist, habt ihr beide Omnibus überfallen. Von wo aus rufst du an, Knut? Ich rufe aus Berlin-Zehlendorf an. Aus Berlin-Zehlendorf? Ja, da macht man das immer. Da ist klar, wenn abends dunkel ist, dann bindet man sich ein Taschentuch vor die Nase und überfällt Omnibus oder was? Ja, da geht's immer dann richtig los. Ja, super, Schimpfwort. Da bin ich jetzt gespannt. Die legendäre Schimpfwortdifferenz zwischen Zehlendorf und Glauchau. Also ein Schimpfwort für mich ist Ossi. Ja, da habe ich Opfer, weil das immer alle Türken sagen. Opfer ist ein gutes Schimpfwort. Ossi? Für mich schon. Weil du in der bist? Es gibt keinen Osten mehr. Natürlich gibt es Osten. Gibt Norden, Süden, Osten, Westen. Bitte? Gibt Norden, Süden, Osten, Westen. Zu Hause bei Muttern schmeckt's am besten. Ja, aber Deutschland... Da sagst du, gibt es keinen Osten. Und geteilt. Und trotzdem haben wir immer noch als Osten... Sagt aber, es gibt doch auch Ostpolen und Westpolen und Nordpolen und Südpolen. Von daher ist auch Ostdeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland, Süddeutschland, Mitteldeutschland und die verlorenen Gebiete. Aber es gibt keine Mauer mehr in Deutschland. Wer sagt aber keiner? Seit 1989. Wer sagt doch aber keiner? Seit 89. Ja, seit November 89. Gibt es keine Mauer mehr? Nein, das sag ich doch. Ja, das stimmt aber auch nicht. Es gibt ja schon jede Menge Mauern. Die stehen alle vereinzelt irgendwo in der Gegend rum. Ja. Ossi, ist das jetzt ein Schimpfwort oder nicht? Für mich schon. Knut, was sagst denn du? Du rufst aus Zehlendorf an. Richtig, also... Würdest du jetzt mal ganz grundsätzlich, als gesamtdeutscher Beobachter, gibt ja keinen Osten mehr, würdest du Ossi als Schimpfwort werten? Naja, für die, die im Osten mal gewohnt haben, könnte es ein Schimpfwort sein, aber ich würde sagen, es ist eher die Entscheidung von dem, der Ossi genannt wird. Und nicht von dem, der... Du meinst jetzt, fürchte Gott, hat sich beleidigt gefühlt, damit ist es ein Schimpfwort. Ja, sagen wir okay. mal so. Okay, lassen wir gelten. Droge. Opium. Opium. Da habe ich Ort stehen. Dann dreht der Oma die Opi um. Die Oma den Opi um. Was hast du da? Da habe ich Ott. Ott? Was ist ein Ott? Ott ist so ein anderes Wort für Gras oder Marihuana oder so den ganzen... Bist du dir sicher? Bin ich mir sicher. Wieso kannst du dir da sicher sein? Bist Weil du etwa Drogen? Bist du etwa Dealer? Nee. Sondern? Konsument? Auch nicht. Aber... Aber woher weißt du das dann? Ich bin weder Dealer noch Konsument und weiß das nicht. Ja, ich bin weder Dealer noch Konsument und weiß das, weil es viele Leute in den Mund nehmen, in dem Zusammenhang. Aha. Und ich das auch schon öfter mal gehört habe. Gut. Na ja, dann kommen wir jetzt zur Zärtlichkeitsvokabel. Jetzt steht das ja so ausgeglichen bei euch, dass ich fast geneigt wäre, bei der Zärtlichkeitsvokabel möglicherweise einen Extrapunkt zu verleihen. Na gut, da habe ich erstmal Oralverkehr stehen. Das ist doch keine Vokal, keine Zärtlichkeitsvokabel, dass man... Klar. Das ist was ganz Zärtliches. Ich fürchte Gott, sag du mal was. Ich hab Oxy, mein kleiner Oxy. Nee, das ist nix. Du kannst ja deine Freundin nicht Oxy oder bist du schwul? Ja, ich frage nur, aber Oxy ist doch gerade die männliche Kuh. Du kannst ja, ja deine, kann wenn du dich jetzt auf deine Freundin beziehen, sag mal, Ochsenmord, Ossi, Oxy. Bei dir jetzt aber auch ein bisschen durcheinander, fürchte Gott. Das kann ich Bild nicht anerkennen. Oxy nicht und Oralverkehr ist natürlich kein Zärtlichkeitswort. Nein, das ist jetzt irgendwie vielleicht also so ein Prostitutionsbefehl oder sowas. Ja, aber doch nicht. Sagst du das öfter zu deiner Freundin? Nee, zum Glück nicht. Ist deine Freundin da? Hast du eine Freundin? Ja, im Moment habe ich keine Freundin leider. Ach so. Aber ich hab's auch noch nicht gesagt. Ist glaube ich. Aber gemacht. Ja, das ist ja was anderes. Das kann ja alles sein. Aber das jetzt gewissermaßen. Ja. So, und jetzt noch irgendwas mit O. Mann, Jungs, ihr macht's ja mal nicht leicht. Bei irgendwas habe ich Ohrenschmalz. Ohrenschmalz, na, das stimmt doch. Und, fürchte Gott? Der Ober. Der Ober, naja, richtig. Jeweils ein Punkt, damit habt ihr beide 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Aber Knuti hat noch einen mehr, bei der er als erster fertig geworden ist. Hat Knut auch 7 Punkte, liegt er auch mit dem anderen, mit DJ Pelikan, MC Pelikan an der Spitze. Das hört sich ganz gut an. Ich danke euch beide für euren Anruf. Ja, ich muss noch jemanden grüßen, und zwar... Aber das ist doch eigentlich keine Grußsendung. Eigentlich ist das die eine der Sendungen, in der Grüßen am aller schärfsten verboten ist. Ja, ist egal. So einfach kann es auch nicht sein. Ist egal, gilt ja jetzt erstmal überhaupt gar nicht. Na gut, dann. Warum musst du denn jemanden grüßen? Weil jemand, der ab und zu mal bei dir anruft, Geburtstag hat heute. Wann denn? Heute. Na jetzt, noch eine halbe Stunde oder in einer halben Stunde? Noch eine halbe Stunde. Deshalb ist es ganz wichtig. Dann sag mal seinen Namen und dann ist aber auch gut. Das ist Tack. Tack. Genau, Tack. Ach so, Tack. Naja, an Tack gehen dann auch schöne Geburtstagsgrüße. Die beiden haben wir erledigt. Ich danke für euren Anruf. Hier kommt nochmal Wenzel und dann kommen Nachrichten. Es war zur Zeit der Kirschenblüte, da zogen wir durchs helle Land. Gelb durch die Rebenpfähle glühte, im Weingebirg der lose Sand. Im Nacken warst du aufgezogen, die Sonne brannte kühl und lind. Und deine weißen Augenbogen entzogen zwinkend sich dem Wind, entzogen zwinkend sich dem Wind, dem Wind, dem Wind. Am Abend spürten wir die Schwielen, die Schenken waren auf Verkehr, noch nicht gerichtet nur. Die Dielen und Böden standen für uns leer. Oft hatten wir nur unsere Decke, die Mäntel dünkten uns zu klein. Vom Korngeruch der sauren Säcke benommen schliefen wir bald ein. Benommen schliefen wir bald ein. Wenn die Hähne krähten, war auch für uns zum Aufstehen Zeit. Wir Der Wusch und Pack den Salben nähte. Der Wind empfing uns frisch und breit. Die Kirchturmspitze und die Schinden, die glatten Zweige glänzten klar. Und leicht beschwingte uns der Schwindel, der noch in unseren Schläfen war. Der noch in unseren Schläfen, der in den Schläfen war. Zur Zeit der Kirchenblüte. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Ist Gewalt ein Thema? Wir haben euch gefragt. Und hier sind ein paar Meinungen dazu. Mir ist aufgefallen, also hier in Brandenburg auf so einem kleinen Dorf ist Gewalt eigentlich fast gar kein Thema. Es ist mittlerweile so, dass also selbst wenn der Täter den Gegenstand hat, anschließend noch getreten, geschlagen, geprügelt wird. Das heißt, die Brutalität hat zugenommen. Gewalt ist ja nicht immer nur diese Schlägereien oder was, oder dass einer mächtig eben auf den Deckel bekommt. Das geht ja verbal schon los. Fritz. Und das hört man. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. An einem fernen Ort mitten in den österreichischen Alpen. Dort, wo sich Schneefuchs und Skihase ey was geht, Alter sagen, wartet eines der modernsten Wintersporthotels Europas auf euch. Die Cube Wintersport Homebase. Und Fritz bringt euch genau dahin. Mit Fritz zum Winterspaß ins Alpenheim. Snowboard, Ski und jede Menge Spaß im Schnee. Da, wo es im kältesten Winter am heißesten hergeht. Fritz bringt euch in die Cube Wintersport Homebase. In der Skiregion Nassfeld-Hermagor in Kärnten. Ein Hotel wie ein Raumschiff. Gelandet in einem der besten Wintersportgebiete Europas. Das ultimative Wintersportvergnügen. Eine Reise, 4 Tage, 50 Plätze. Mit Fritz zum Winterspaß ins Alpenheim. Und wie kommt man da mit? Mehr Infos, fritz.de. Und ab dem 4. Dezember auf allen Frequenzen von Fritz. Und das hört man. Dieser Trailer-Mash-Up bedarf bestimmter Erklärung. Ich war an den Reglern und es ist 23.37 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Im Studio Matthias Kerkhoff. Nach dem blutigen Amoklauf von Emsdetten ist in Deutschland eine Debatte über ein Verbot von gewaltverherrlichenden Computerspielen entbrannt. Unionsregierende Länder kündigten die Neuauflage einer entsprechenden Bundesratsinitiative an. Die Oppositionsparteien kritisierten die Debatte. Der Berliner regierende Bürgermeister Wowereit hat heute seine letzten beiden Senatoren vorgestellt. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Jürgen Zöllner wechselt als Senator für Bildung und Wissenschaft nach Berlin. Die brandenburgische Rechnungshofpräsidentin Gisela von der Aue übernimmt das Justizressort. Der frühere Betriebsratsvorsitzende des VW-Konzerns Volkert ist in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig begründete den Schritt mit Verdunkelungsgefahr. Gegen Volkert wird wegen Anstiftung zur Untreue ermittelt. Zum Sport. Zunächst Basketball. Im ULIB Cup hat Alba Berlin gegen Moskau mit 77-82 verloren. Damit hat Alba nach 4 Spielen 2 Siege und 2 Niederlagen. Von den 6 Mannschaften in einer Gruppe qualifizieren sich die ersten 4 für das Achtelfinale. Und der Hamburger SV hat in der Champions League sein 5. Spiel in Folge verloren. Die Norddeutschen unterlagen in London im FC Arsenal mit 1-3. Wetter. In dieser Nacht wolkig mit Auflockerungen. Es gibt einzelne Schauer. Meist bleibt es aber trocken bei 1 bis 6 Grad. Morgen dann wolkig, vorübergehend auch etwas Sonne, kaum Regen. So kann man es positiv ausdrücken. 6 bis 8 Grad. Verkehr. Wir haben keine Meldungen. Wünschen gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Dierhof, war nicht Dierhof, von ihrer 2005er CD The Runners Fall. Ich bin heute mal nicht so ganz, ganz helle und sicher. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, wir spielen ja heute Stadtland Verbrechen und noch so eine andere Kategorien. Da könnt ihr eben einfach anrufen, müsstest nur einen Zettel schon bereit haben und da die entsprechenden Kategorien Stadtland Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Zärtlichkeitswort, irgendwas notiert haben und dann würdet ihr hier anrufen. Warte, und dann können wir losspielen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. So spielen wir hier in einer Viertelstunde. Ich würde dann hier ein paar Karten für Wenzel verlosen. Das natürlich an Leute, die es dann wirklich interessiert. Oh, ansonsten wird der wahrscheinlich auch genannt. Also egal wie. So, hallo, wer ist denn da? Hey, Tina. Hallo, Tina. Na, das ist ja schön, eine Frau, das ist doch schon mal super. Werdende Frau. Ja, oder? Du bist doch tendenziell eher eine Frau, Tina. Na, werdende Frau mit 18. Da. Werdende Frau, ach, da kann man schon Frau sagen. Na gut. Oder? Ja, okay. Ja, guck dir die Zwölfjährigen an, die posen schon immer rum und tun so, als ob sie Männer seien. Oder? Da ist man mit 18 doch wohl eine Frau. Ja, in Ordnung. Gut, hallo, wer ist denn der andere da? Ja, hier ist Lilly. Echt? Ja. Na, jetzt hier aber gleich im Doppelpack. Na, das ist doch auch schön. Ach, na, da bin ich ja mal gespannt, insbesondere was die Zärtlichkeit und die Schimpfwort und die Drogen betrifft. Ihr seid vorbereitet. Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Zärtlichkeitswort, irgendwas. Genau. Echt? Mhm. Richtig so ein Zettel vor euch. Ja. Von wo aus ruft ihr an, Tina? Also Rehbrücke. Rehbrücke und Lilly? Wedding. Wedding. Und dann schnell noch, Alter, fragt man Damen ja nicht, Tina ist 18. Würde ich mal schätzen. Ja. Lilly? Ich werde 19. Dann bist du auch 18. Ja, aber ich bin ein Christkind. Ja, aber ach, ehrlich? Mhm. 24. Ja. Oh, das ist blöd, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee? Ist nicht so ein Geschenkefluch? Ist Geschenke. Ist ja wirklich? Mhm, erst am Tag und dann nochmal abends. Aber würdest du dich nicht freuen, wenn du auch im Sommer nochmal richtig schön was dicke Geschenk kriegen würdest? Ach nee, ich freue mich immer, wenn ich mehr kriege als die anderen. Ja, und aber fällt dir denn auch immer so viel zu wünschen ein? Ja, na klar. Ja, ehrlich? Ja, natürlich. Ja, das ist komisch. Mir fällt inzwischen gar nicht mehr ein, was ich mir wünsche. Also beim so direkt wünschen sollte, wollte, könnte. Was würdest du dir jetzt wünschen? Ein Weihnachtsgeschenk mit M. Ein Weihnachtsgeschenk mit M? Genau. Mixtape von Pelikan. Echt? Das hört er gerne, aber gut geantwortet. Lilly, Weihnachtsgeschenk mit M? Achso, nee, Tina, Weihnachtsgeschenk, genau. Tina, Weihnachtsgeschenk mit M? Ja. Fies, oder? Naja, gut, okay. Dann können wir jetzt im Grunde richtig losspielen. Rehbrücke, genau. Und dann seid ihr noch zur Schule? Ja. Nee, ich mach eine Ausbildung. Ja, wer macht denn die Ausbildung? Ich, Lilly. Lilly macht die Ausbildung. Wozu? Als Friseurin. Bei Kirstin Ellen Fietze in der Friedrichstraße. Ach so. Die Meisterin an Haare schneiden. Echt? Mhm. Das ist ja, da kommt ja immer so die Bundesregierung. Ah, nee, die gehen ja mal zu Udo Walz, oder? Ja, aber bei mir ist besser. Bei dir ist besser? Na, vielleicht sollte ich da auch mal vorbeikommen. Aber kann ich mir nicht leisten. Gibt's da auch Haare schneiden ohne Waschen? Ja, können sie auch machen, aber dann werden sie dann auch nochmal gewaschen wegen den Schnitthaaren. Eieiei. Siehst du, jetzt weg schon gleich, ihr seht's. Ich bin kein Kunde. Es geht nicht zum Friseur. Oder nur ganz selten. Und wenn dann, naja, Friedrichstraße. Gut, egal. Los, dann fangen wir an zu spielen jetzt, oder? Okay. Ich würde mal A sagen, wer will denn unbedingt von euch Halt sagen? Ich. Wer ist denn ich? Lilly. Okay. Dann sage ich A und dann sagst du Halt. A. Okay. Stopp. G. G wie Gustav. Los jetzt. Oh, ihr ackert schon, ja? Das ist schön. Ja. Dann kann ich ja vielleicht nochmal hier als Kommentar. Und niemand weiß, was soll der Scheiß. Hier doch irgendwie recht undeutliche Song von Billie Childish. Hier nochmal im Original von Guts anspielen, vorspielen. Nicht so laut, damit wir die Mädels brüllen hören können, wenn sie fertig sind. Obwohl, ein schöner Song. Hast du Halt gesagt? Ich? Ja. Nee. Nee, hast du schwer geatmet. Gut. Ach, jetzt ist Halt? Ja, ist Lilly. Oh, voll in den Song drin, kann man das machen. Lilly war das, oder? Ja. Lilly hat Halt gesagt. Tina? Mhm. Du bist noch nicht so ganz fertig? Nein, ich bin mir unsicher, ob meine Stadt auch eine Stadt ist. Ach so, aber ansonsten hast du alles. Ja. Droge auch? Ja, natürlich. Das war ja einfach. Ja, ach so, stimmt. Gut. Okay, na dann sag du mal deine Stadt, Tina. Kreta? Kreta ist eher eine Insel, wird außerdem mit K geschrieben. Stimmt. Oh Gott, wie peinlich. Ja, okay. Ja, also, sagen wir mal, du hast keine Stadt. Ja, richtig. Ja, okay. Lilly? Gütersburg. Gütersburg? Mhm. Gütersloh kenne ich. Gibt's in Gütersburg? Großkreuz, also ein Bezirk, ja? Oder? Meinst du Jüterbock? Nein, Gütersburg. Nochmal, jetzt buchstabier mal. Gütersloh. Jetzt buchstabier mal. Also Güters, ganz normal, und ja. Dann Lurt. Und wie wird das geschrieben? L-O-H-R-T. Oder ohne T? Lilly, bist du dir ganz sicher, dass es die Stadt gibt? Ja. Ehrenwort? Gibst du mir dein Ehrenwort? Ja. Ehrenwort, wirklich? Ja. Bei deiner Friseurausbildung? Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen falsch geschrieben oder so. Aber fängt mit G an, meinst du? Fängt sicher mit G an? Ja. Ja? Ja, ganz sicher. Na, dann gebe ich dir den Punkt. Danke. Tina, sind wir großzügig, oder? Na, natürlich. Wobei, so ganz überzeugend klang es jetzt aber ehrlich, also nicht, muss ich schon sagen. Doch, wirklich. Ja? Vielleicht dir aber ein bisschen falsch geschrieben, oder? Ja, okay. Verbrechen? Ein Verbrechen habe ich, geile Name. Da ich Geldraub. Beides klare Verbrechen, Geiselnahme, Geldraub, ein Schimpfwort. Ganz. Hab ich auch. Echt? Ja. Ich wollte erst Grobian nehmen, aber irgendwie ist das ja nicht so richtig. Und Grobian ist doch auch schön. Oder man hätte ja ganz alte Ziege noch fortführen können. Gut, ganz, ja, okay. Ja. Droge. Da hab ich Gras. Und Lilly? Hab ich auch. Mensch, sagt mal, ihr seid euch aber ähnlich. Vielleicht wollt ihr euch mal kennenlernen. Ein Zärtlichkeitsvokabel, da bin ich jetzt aber wirklich gespannt. Zärtlichkeitsvokabel. Gänseblümchen habe ich auch, jetzt aber unter. Was, ehrlich? Nein. Na, von Schimpfwort auf. Gänseblümchen. Schimpfwort. Habt ihr denn jemanden, den ihr hin und wieder Gänseblümchen nennt? Nee, bitte nicht, nee. Wer ist denn das im Hintergrund? Mein Freund. Dein Freund? Na, ja. Ist doch der potenzielle Gänseblümerich, oder? Nee, den nenne ich anders. Wie heißt denn der Freund? Kannst du raten, mit dem hast du mir auch schon Gerd. Gemacht. Nee, ach, dann will ich es jetzt ja nicht wissen, hör auf. Ach, und wie nennst du den? Außer wenn nicht Gänseblümchen, aber Gänseblümchen wäre doch toll. Motherfucker. Oh Mann! Okay, dann gibt's hier einen Gänseblümchen-Punkt. Irgendwas mit G. Geil. Stimmt, Lilly? Nee, Tina, Großhandelsmacht. Tina, Großhandelsmacht. Ja. Nicht so. Doch, ich frage mich nur, warum du da hinten noch Macht dran hängt hast. Großhandel hätte ja erreicht, oder? Ja, die Zeit. Großmacht, Handelsmacht, Großhandelsmacht, Großmacht, Großhandel. Okay, dann hat, glaube ich, gewonnen Lilly, weil du als Erster aufgehört hast und weil Güters Dings da halbwegs gilt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Ach, 7 Punkte ist jetzt... Und Tina hat 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Oh, Tina, das ist aber nicht schlecht. Damit liegst du doch recht weit vorne. Ja, naja, dafür, dass man Abitur macht, ist es ein bisschen schlecht, ne? Das stimmt. Wenn man dann Greta sagt... Ach, Erdkunde war ich immer ganz schlecht. Also, ja, ich auch. Ja. Aber du rufst aus... Von wo rufst du an, Tina? Rehbrücke. Gibt's da nichts mit G in der Nähe? Na, naja, was denn? Na, weiß ich auch nicht. Güterfelde? Ja, Gera ist weit weg, wa? Ja. Naja, aber Gera wäre gegangen. Güterfelde auch, oder? Ja, Gütersloh wäre auch gegangen, oder? Ja, das ist aber zu spät. Großkreuz wäre auch gegangen. Gütersburg wäre auch gegangen. Gütersburg? Gibt's denn Gütersburg? Gütersburg, natürlich. Na, wo denn? Kutti. Na, sag jetzt nicht natürlich, sag nicht natürlich, wo denn? Bitte dich. Ja, bitte mich doch mal. Ja, ich bitte dich, mir jetzt zu sagen, wo Gütersburg liegt. Nee, bitte ich dich? Na, alles klar. Du kennst es doch nicht, oder? Du weißt doch nicht, wo es liegt. Gut, ich bin so beeindruckt. Ausgedacht, ausgedacht. Immer hinten im Burgrand, dann wird's schon irgendwo was geben, denkst du. Ja, ja. Ja, Gütersfeld. Ja. Ich bitte dich. Ich bitte dich, Gütersfeld. Also, ich bitte dich. Jetzt hört's aber auf. Kinder! Naja, dann würde ich erst mal sagen, vielen Dank. So, und jetzt fällt ein Mädchen ran und klatscht die ganzen Jungs weg, oder? Das war das jetzt das letzte Spiel. Ach so, nee, ist noch nicht das letzte Spiel. Haben wir im Grunde noch eine Stunde. Ach, willst du, Lilly, willst du noch mal antreten gegen? Ja, na klar, für die Frauen. Ja, echt? Für die Frauen gegen irgendjemand anders? Na, okay, dann würde ich jetzt erstmal Tina rausschmeißen. Tina, tut mir leid. Ja, viel Glück, Lilly, ne? Ja, okay. Ja, danke. Gut, Tina ist raus. Lilly, du bist noch da. Ja, na klar. Ja, gut, nicht, dass ich jetzt die falsche rausgedrückt hätte. Das hat er. So, jetzt will ich nur noch mal sagen, also gibt schon Bewerber, aber ich würde mal vielleicht sagen, wer jetzt wirklich irgendwie, dass man auch weiß, was man tut, wer den Ehrgeiz hätte, hier gegen Lilly anzutreten mit 7 Punkten, auch Weltmeisterin wie die allen anderen Weltmeister, dann müsst ihr anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Lilly, dann sag mal eine Zahl zwischen 1 und 20. 18. 18, oh, jetzt muss ich hier abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der ist es. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo? Hat schon aufgelegt. Komisch. Na, ja, dann machen wir 17 oder 19, sag was? Dann den davor oder den danach? 19. 19. Hallo, hallo? Hallo, hier ist der Nika. Doch kein Junge. Nein. Ja, kann man nicht machen. Wie war dein Name? Anita. Annika. Nein, Anita. Anita. Ja. Anita. Ja. Oh, toll, Anita. Ist ja aber auch ein eher älterer Name, oder? Weiß also nur eigentlich nicht, nee, aber ist irgendwie schön, Anita. Ach, da kommt einem gleich irgendwie, man denkt so an so Motorroller fahrende Mädchen mit Petticoat Kopftuch, denke ich da gleich dran. Nee. Kopftuch. Warum denn? Na, jetzt nichts gegen, naja, ich meine jetzt nicht so Kopftuch, sondern so, das ist gar nicht so. Wer ist denn da? Das war wieder mein Freund. Halt den mal schön im Zaume, dein Freund. Der ist mir nicht ganz so heuer. Der braucht manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ach so, na, dann müssen wir jetzt ganz schnell spielen, dann muss ich sowieso Karten verlosen und dann sehen wir mal weiter. Dann haben wir auch halbautomatischen Anrufbeantworter, dann kommt ein bisschen Pflichtprogramm. Fangen wir jetzt einfach an, oder? Anita, von wo aus rufst du an? Aus Steglitz. Aus wo? Steglitz in Berlin. Steglitz? Ja. Ja. Wer war denn das jetzt? Ach du Schande, jetzt hat wahrscheinlich der doofe Freund, hat wahrscheinlich der arme Lilly jetzt die Chance genommen, hier zu gewinnen. Nein. Na, dann müssen wir jemand anders. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Angie. Angie? Ja. Jetzt ist hier volle Pulle Mädchen, Girls Talk, oder? Ich will auch für die Frauen antreten. Naja, dann trittst du aber gegen Lilly an. Aber ich habe jetzt die Reihenfolge, genau. Das müsste mir nochmal schnell gegen Anita sagen. An. Stadt? Anita. Stadt war's. Okay. Land? Stadtland. Verbrechen? Öde. Ah, jetzt kommen die guten Sachen. Ja, doch. Aber erstmal muss man noch ein bisschen eine Grundlage haben. Ja. Ein Schimpfwort? Stadtlandverbrechen, Schimpfwort. Droge? Kannst du dein Radio ein bisschen leiser machen? Ja. Oder kannst du da deinen Macker bitten, das Radio ein bisschen leiser zu machen? Nee, ich bin ja noch nicht auf zu Hause. Also, wo bist du? Zärtlich, wo bist denn du? Auf Arbeit. Auf was für eine Arbeit denn? Ja, hier. Na, wo denn? Am Film drehen. Am Film drehen? Langweilig, ja, Nachtdrehen sind immer so öde. Ach, du Schande. Ja. Zärtlich und irgendwas? Zärtlichkeit und so eine Zärtlichkeitsvokabel, also irgendwie so ein, na wie so ein, wie heißt das, so ein Kosewort eigentlich, ein Kosewort. So. Ja, Kosewort, genau. Kosewort. Die Droge an 4. Stelle, ne? Ist ja auch egal, die Reihenfolge. An 5. Stelle. Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort? Schimpfwort. Droge, Kosewort, irgendwas. Oh, jetzt reicht es gar nicht mehr. Aber egal, dann mache ich hier unten nochmal eine. Genau, genau. Warte. Und ich würde jetzt A sagen und Angie, du würdest Halt sagen, würde ich sagen. Okay. Oder Lilly oder Anita, willst du unbedingt Halt sagen? Nö, ist egal. Gut, okay, dann sagt Angie Halt. A. Halt. H. H, wie okay. Horst. Los geht's. Stadt, Land, wer als erster fertig ist, sagt Bescheid, ja? Land mit A. Jetzt sagen die Holland. Keiner weiß, was wir hier sollten. Wir sehen nach in unserer Lassen und auf den Boden fallen. Mongolei geht nicht, ist mit H. Mensch, Meier. Genau, Horst ist gut. Vorhin, ey, eine Stadt mit F. Stuttgart. Stopp. Stopp. Ja, okay. Oh, super. Angie, was hast du nicht? Jetzt sei aber ehrlich. Was habe ich nicht? Ich habe Versprechen nicht. Was heißt denn das nochmal? Ach nee, Verbrechen. Verbrechen. Versprechen. Und Schimpfwort hast du aber? Na, aber. Droge hast du auch. Na sicher. Und ein Kosewort hast du auch. Ja. Ja, sag mal. Hasi. Hasi? Ja, das hab ich auch. Ja, das ist halt das Übliche, oder? Gut, ja, ist das Übliche. Also, Anita hat, erstmal einen Punkt gewonnen, weil sie Stopp gesagt hat, oder? Ja, okay. Genau. So, jetzt mal Stadt. Anita? Helsinki. Helsinki, Hannover. Stimmt. Hannover. Oh, Hannover, coole Stadt. Kommst du daher? Nö. Nee, gut, Land. Holland. Holland, ja. Hast ich hab gesagt, Holland. Ihr sollt nicht Holland nehmen. Deswegen so. Kriegen wir jetzt einen Bonuspunkt, weil wir doch jemanden haben. Okay, ich krieg ja wieder einen Bonuspunkt. Yes. Finde ich gut. Verbrechen. Ich hab hängen. Hängen. Ja, jetzt ist ein bisschen hängen. Spät. Jetzt hat sie schon hängen gesagt. Außerdem hattest du das nicht aufgeschrieben. Hast du also nicht? Hast du nicht? Ja. Die ganze Filmcrew. Hängt ihn. Ja. Mensch, Meier, Schimpfwort. Schimpfwort. Schimpfwort. Hab ich da. Horst. Ja, aber komm, das ist lange vorbei. Anita. Herr Pure. Achso, warte mal. Ja. Was fehlt denn jetzt noch? Hure. Halogenlampe. Horst und Hure. Droge. Ist doch keine Halogenlampe. Achso, wir sind bei Droge. Hasch. Ja, Hasch. Anita. Hans. Hans. Achso, ist ja praktisch der Hasi hatte da Bede, oder? Ja. Und jetzt irgendwas? Hose. Halogenlampe. Hose, Halogenlampe. Halogenlampe gibt auch extra. Ja, gibt. Hallo. Nee. Halogenlampe schon dafür, dass es so lang ist. Echt? Halogenlampe. Es gibt Sonderpunkte. Was sagst du dazu, Anita? Anita, komm, für die Frauen dieser Welt. Ja, okay. Okay, okay, ist ein Sonderpunkt, dann habt ihr praktisch gleich viele Punkte. Nämlich 1, 2, 3, ihr habt ja einen Sonderpunkt beim Landbede, Holland, Spitze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit habt ihr beide 9 Punkte, damit seid ihr Gewinner. Juhu, nee, jetzt schmeiß ich euch raus, jetzt werden hier Karten verlost. Jetzt kommen wir, was sind wir jetzt, haben wir es gewonnen? Nee, nichts. Na gut, dann. Nur ein bisschen gute Laune hoffentlich. Bis bald. Okay, tschüss, viel Spaß beim Film. Tschüss. So, hier jetzt also nochmal Hans Eckhard Wenzel. Wer Lust hätte, dreimal zu zweit in die Kulturbrauerei am Donnerstag, jetzt sagen wir mal, weiß ich jetzt ohne genau, müsste man selber nochmal kicken, ich nehme an, so 8. Der könnte hier anrufen. Ab jetzt gibt's die Karten, man muss ja auch nicht weiter wissen, sondern nur so sagen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hier Karten für Hans-Eckard Wenzel, so hört er sich an. Gewaltig ist nichts und nichts lässt so nicht rum wie die Angst, die den Menschen befällt. Wenn es ihm nicht erlaubt ist, sein Tagwerk zu tun und egal, nichts mehr gilt auf der Welt. Wie ein Schlafwandler, der je erwacht aus dem Traum, auf dem First steht er da und nichts bietet im Raum. seinem Griff sich, woran er sich hält, seinem Griff sich, woran er sich hält. Er sieht niemanden an und betritt keinen Schank, denn er meint, ihm sei mehr noch verwehrt, als man ihm schon verwehrte. Das macht ihn ganz krank, dass er selber sich alles erschwert. Er verbrennt seine Bücher und Schriften, ihm fällt auch die Feder, wie krampfhaft er immer sie hält, in die Glut, weil die Angst an ihm zehrt, in die Glut, weil die Angst an ihm zehrt. Seinen Reis trägt er früh unter Mantel scheu heim, ehe gekündigt wird, räumt er das Haus. Was die Welt von ihm weiß, hält er ängstlich geheim, und das Heimlichste plaudert er aus. Wo er niedersitzt, schweigt er und macht sich ganz klein, und der Schachtel am liebsten für immer sich ein. Vor der Zeit, wie im Winkel die Maus, vor der Zeit, wie im Winkel die Maus. Und ein kleines, so ist er zu nichts mehr imstand, nicht zu fahren mit der Bahn noch zu gehen. Ihm verschwimmt, was er sieht, ihm gehorcht nicht die Hand, doch er kann nicht von selber vergehen. Ob das Lied ihm auch zuckt, ob der Schlaf ihn auch flieht, und er stöhnt, wenn ihn nachts keiner hört oder sieht. Lass es bald, lass es heut noch geschehen. Lass es bald, lass es heut noch geschehen. Lass es bald, lass es heut noch geschehen. Lass es bald, lass es heut noch geschehen. Lass es bald, lass es heut noch geschehen. Lass es bald, lass es heut noch geschehen. Wenzel, 4 Uhr früher, ist eine neue CD, der Band 2, glaube ich, seiner Kramer, Theodor Kramer Songs, hat am Donnerstag im Kesselhaus in der großen, in der Kulturbrauerei Premiere. Ich nehme an, um 8 Uhr müsst ihr nochmal, weiß ich nicht, www.kulturbrauerei.de gucken oder, ja, wann soll das anfangen? Weiß ich jetzt auch nicht. Und dann, die Karten sind weg und dann kommt er da irgendwie rein. Jetzt hören wir uns mal den halbautomatischen Anrufbeantworter an. Ansonsten, den stellt ihr ja indirekt selber her, indem ihr hier anruft, und dann kommt das darauf folgende raus. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Und danach spielen wir dann noch ein bisschen weiter hier. Über meine Beine stolper ich nicht mehr. Aus der U-Bahn Schülerbeine im Morgengrauen sehr. Ey, weißt du, krieg ein neues Handy von Mutters Freund. Ist ein Arsch, ist cool, raucht abends ein Joint. Das alles und noch viel mehr ist alles so leer. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, hi, ich bin Zwolle, hi Kuttner. Ich wollte nur sagen, ich bin doch jedes Mal doch wieder überrascht über Davids Zusammenschnitte. Also wie der das immer schafft, aus diesem Wust und von diesen vielen Gesprächen mit Hörern und so, solche klasse Hörspiele zu machen. Ich habe mich übrigens wieder gefangen. Das geht mir wieder ein bisschen besser. Ich habe die Notbremse gezogen. Ich habe zwar den Alkohol nicht abgeschworen, aber ich trinke, sagen wir mal, nicht mehr so heftig. Also diese Trinken bis ins Koma fallen, das habe ich mir erstmal abgewöhnt. Sonst wollte ich, ist jetzt mir soweit ganz gut. Bisschen leicht erkältet bin ich und ich höre jetzt fleißig deine Sendung weiter. Bis dann, tschüss. Ja, ey, Kuttner, ey, sag mal, du mit dem Stromausfall, das ist ein Ding gewesen. Sag mal, kannst du nicht mal eine Stromsendung machen? Das wäre auch mal ein Thema so. Wir denken auch, die meisten denken doch gar nicht drüber nach, wenn das mal fehlt. Weil das muss man erstmal Beachtung finden, das Thema. Das ist so wichtig, ne? Ohne Strom geht doch gar nichts. Auch nicht mal Radio. Das wäre doch echt mein Tipp, oder? Also bei mir ist es so, dass ich überhaupt ja keine andere Wahl habe, als heute mal bei Kuttner anzurufen. Weil ich nämlich noch auf meinen BAföG warte und deswegen als Student so ein Problem habe und mir heute der Strom abgestellt wurde. Und jetzt habe ich mein altes Batterienradio aus der Ecke vorgekramt, weil der Fernseher funktioniert ja nicht mehr. Nun kam das über mich. Das über ich. Nietzsche. Über ich. Und dann kam das Bett über mich. Aber ich kam auf das Bett. Und über mich kam der Schlaf, sozusagen. Mich wunderte mich. Über mich. Und verlockte nächsten Tages, dass es über mich nur ein Schlaf war, der doch des Todes sein könnte. Aber nicht wahr. Nun kann ich wieder einkaufen gehen. Ja, hallo Jürgen Kuttner. Eben kam Granate. Da muss ich doch mal fragen, warum wird die nicht einfach richtig gebracht von einem Klaviervirtuosen schön gespielt. Warum so schrecklich verzerrt? Ich begreife das einfach nicht. Ich begreife auch nicht, warum irgendwelche Leute, die nicht richtig gute Musik machen wollen oder können oder auch nicht singen wollen oder können, dass die dann Kult draus machen, wenn es denn Punk oder Punkrock oder sowas. Na, ich begreife ja sowieso nicht mehr, warum soll ich das auch versuchen. Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zugnüssen nicht zu Rande. Goethe. Ja, ich bin Overner von Unterschichtenradio. Popala Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. 3 mal 3 ist gleich 9, 27 ist 3 mal 9. Was heißt Knief? Das heißt, kommt nicht in Frage. Und Kackpfiff heißt, es kommt auf keinen Fall in Frage. Und ein Mann ist KV geschrieben worden und will sich daher nochmal was gönnen. Das ist schon mal, was ich jetzt sage, passiert bei einem Adligen. Er geht also in ein Bordell und als er zur Sache kommen will oder schon dabei ist, da kriegt er einen Herzinfarkt und ist tot. Und nun ergeben sich drei Fragen. Eine medizinische, eine theologische und eine juristische. Die medizinische ist, wie konnte der Stabsarzt einen Mann KV schreiben, der nicht mal den geringsten Puff vertragen konnte? Die theologische soll die Beerdigung vom Trauerhaus oder vom Freudenhaus stattfinden. Und die juristische sind die Hinterbliebenen verpflichtet, den letzten Wunsch des Verstorbenen zu erfüllen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Jetzt kommt erstmal Punk oder so. They said that we were trash. Well, the name is Crash, not Clash. They can stuff their punk credentials. This them that take the cash. They won't charge nothing at festival talk. All they are badges in their protest wall. Fans of right men standing in a park. Objected to racism, to can in the dark. Black man's got his problems, he's right to deal with it. Snap for yourself, real with your white liberal shit. If you care to take a close look at the way things really stand, look through the long just niggas to the rulers of this land. Punk was my turn after 2 years of crap. A way of saying no, we'd always said yes. The moment we saw, originally free, they eventually divided lines through credibility. The qualified factors are politics and class. Lefty match our dream fighters with the cars. I said for the racism, I came on the street. It was out of form and fashion for the social elite. Bigotry and blindness, a Marxist cunt. Another clever trick to keep us all in line. These little labels to keep us all apart. Keep us all divided when the troubles start. We'll be right back. mercy, spit upon a Jew. Vicious mind of violence, got offers nothing new. Left wing violence, right wing violence, all seem like the same. Bully boys out fighting, it's just the same old game. Boring fucking politics, don't get us all shot. Left wing, right wing, you can stuff the lot. Keep your petty prejudice, I don't see the point. Anarchy and freedom is what I want. Chris, White Punks on Hope. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir spielen hier noch, dreiviertel Stunde haben wir noch. Stadtlandverbrechen, Schimpfwort, Droge, Kosewort, irgendwas. Ihr habt ganz einfach die Möglichkeit, euch hier zu beteiligen. Entweder ihr ruft direkt hier an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Es ist ja leider nicht zur Konfrontation Mann gegen Frau gekommen, weil dann auf immer tatsächlich vorher immer nur Kerle und dann immer nur Frauen gewissermaßen angerufen haben. Hallo, wer ist denn da? Micha. Hallo, Micha. Dann müssen wir jetzt für dich noch einen Partner hier finden, oder? Ja. Wobei natürlich eine Partnerin wäre ganz schön, oder? Die Schwierigkeit, soll ich vielleicht nochmal versuchen, dass man jetzt einfach nochmal sagt, dass jetzt nochmal Frauen anrufen, dass die jetzt gewissermaßen, wobei die Frauen führen ja mit 9 Punkten. Warte, ich rufe die Weißtelefonzentrale an. Um jetzt die Herausforderung aufzunehmen. Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das wäre jetzt toll, wenn das jetzt eine Frau, was sind das jetzt, 4 Frauen wären, hallo? Ah, nee, ich bin ein Mann. Oh, dann muss ich ihn rausschmeißen. Zack, tut mir leid. Hallo? Hallo, bist du weit? Wer bist du? Annette. Annette? Ja, Annette. Sicher? Aber richtig sicher. Aber richtig sicher. Na ja, gut, Annette. Na wunderbar, Annette gegen, wer war der andere jetzt? Micha. Okay. Micha, genau, Micha. Micha gegen Annette. Wunderbar. Und Annette, du versuchst jetzt hier die Sache der Frauen stark zu vertreten. Aber richtig dolle jetzt. Von was rufst du an? Von Berlin. Von Berlin. Und Micha? Leipzig. Boah. Berlin gegen Leipzig, ja. Ja, Mann gegen Frau, Berlin gegen Leipzig, Berlin gegen Sachsen. Da geht's ja irgendwie hier, hoho. Hauptstadt gegen Freistaat. Hurra. Hurra. Weiter geht's. Weiter jetzt oder los jetzt? Na los jetzt. Im Grunde geht's los, oder? Ja. Wobei, ich bin bereit. Du bist bereit? Ja. Warte mal, ich schreibe hier noch die einzelnen Dinger auf. Ja, das ist nicht unpraktisch. Schimpfwort, Verbrechen, wie ging's weiter? Stadt, Land, Verbrechen. Schimpfwort. Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, sonstiges. Droge? Nee, Kosewort kommt noch dazwischen. Kosewort ist da ganz wichtig. Kosewort ist das Wichtigste eigentlich. Ist im Grunde eigentlich das Wichtigste, oder? Ja, finde ich auch. Doch, finde ich schon. Das wollen wir mal jetzt hier nicht so runter. Wollen wir nicht so runterspielen, oder? Nicht so runterspielen, das Kosewort. Wo seid ihr gerade? So richtig ganz ordentlich zu Hause, oder? Ich bin ordentlich zu Hause, ja. Ich bin im Auto und rechts rangefahren. Ach, echt? Oh, ja. Du traust dir was zu. Nein. Und das in Leipzig. Ach, ja. Aus dem Auto, das ist ja, finde ich, aber also schon irgendwie cool und aufregend, oder? Ja, was soll man sonst machen, wenn man Auto fährt in der Nacht? Ja, weiß ich nicht. Würde ein normaler Mensch würde ja zusehen, dass er möglichst schnell nach Hause kommt. Naja. Aber zu Hause erwartet dich nicht nur die böse Alte, oder? Mit der Backrolle da, mit dem, wie heißt denn das? Keule. Eine Backkeule, die sie dir über den Schädel brezeln will. Oder wartet jemand zu Hause? Wo musst du hin? Ich muss hoch nach Leipzig. Aber also ich denke, du bist in Leipzig. Ach so. Ja, ich muss auf die andere. Jetzt ist auf der einen Seite ist wieder so langweilig geworden, dass du sagst, fahr ich mal auf die andere Seite, vielleicht ist da ein bisschen mehr los, und dann kommst du da an, und ich sag dir, das ist aber ohne Schluss, ey, da fährst du wieder zurück. Also lass es gleich sein. Ich leg mich dann ins Bett. Auf der anderen Seite legst du dich ins Bett? Ja. Und was hast du denn? Auf der einen Seite arbeitet und auf der anderen wohnt, dann ist das. Ach so, richtig von arbeiten zu wohnen bist du jetzt. Genau. Das ist ja auch öde, wa? Wieso? Weil wie sieht ohne immer zwischen Arbeit und Wohnen immer hin und naja, nee, ich versuche mir jetzt hier mal gerade neben meines Leibtests vorzustellen. Immer zwischen Arbeiten und Wohnen hin und her zu zuckeln, ist ja auch anstrengend. Ich denke mal, das ist in Berlin auch nicht anders, oder? Naja, vom stimmt. Arbeitsamt nach Hause und zurück. Stimmt, genau. In Berlin ist es vom Arbeitsamt. Berlin ist es anders. Vom Arbeitsamt zum Wohnen. Und dann wieder zum Arbeitsamt. So ist es in Berlin. Ist ja hier irgendwie nicht gerade. Also, naja, gut, egal. Was machst du denn? Was machst denn du, Anita? Annette. Annette. Du machst Arbeitsamt. Nö, eigentlich nicht. Du verdienst dein Geld mit Hartz IV. Ach, wolltest du dich nur wichtig machen? Ja. Was machst du denn eigentlich, wenn du was machst? LKW fahren. Nein. Doch. Echt? Ein Catering-Mobil, ganz groß. So, bist du hier auch wieder Filmtucke? Nein. Nein? Geh mal mit dem Scheinwerfer hier weg. Geht mal einer an, unglaublich, oder? Mann, ich sag dir, die Berlinerin ist so raffiniert, die macht dir was vor, mein lieber Micha. Lass dich bloß nicht mit denen ein. Genau. Micha? Ja? Was machst du denn eigentlich arbeitsmäßig? Naja, ich arbeite nur nebenbei als Trainer. Ich bin eigentlich noch Student. Ach so, und was trainierst du da? Handball? Vorhin wollte sich ja jeder mit mir über Handball unterhalten. Nee, so Gesundheitssport. Was ist denn Gesundheitssport? Das ist alles Krankensport oder was? Nee, Krankensport ist ja Gesundheitssport. Ja, Rehabilitationssport, ne? Ja, das ist ja Krankensport, das ist ja gerade kein Gesundheitssport. Naja, wir können ja auch gesunde Gesundheitssport machen. Ach so. Um gesund zu bleiben, ja. Und wenn die gesunde Krankensport machen? Naja, ist jetzt ja, hör auf. Was ist denn, hast du was gegen Rückenschmerzen so? Oder was machst du da? Ja, zum Beispiel Rückenschule, ja. Ach echt? Ja. Ja, ach, kannst du mir da schnell einen Tipp geben, auf die ganz schnell auf die Kürze? Also eine elementare Grundregel? Gerade sitzen. Spitzenregel, hätte ich mir wohl selber denken können. Ja. Ich dachte, es gibt irgendwie so, naja, gut, ja, ich dachte, es gibt so ein Wunder. Ah. Jetzt fangen wir mal an, jetzt zähle ich mal ein, aber ich finde, Micha soll halt sagen, oder? Okay, Micha ist dran. Ah. Ja, warte, jetzt, Mensch, jetzt halt mal die Klappe. Okay. Also jetzt, na, pssst, jetzt, A. Stopp. D, wie Dora. D wie Dora. Ja, D wie Dora, jetzt geht's los. Ich B. D, Dora. Ja, gut, jetzt hör doch mal auf. Der Erste sagt Stopp, oder wie ist es? Ja, der Erste sagt Stopp. Okay. So ist es. Stellt die sich aber auch noch blöde an. Aber furchtbar, oder? Ja. Mhm. Unglaublich. Mann. So hört sich das an, wenn der Hörer denkt. Stopp! Das ist echt hochattraktiv. Ehrlich? Stopp! Ja, aber. Oh, Annette war aber schneller. Es gibt schon mal einen extra Punkt. Micha, was hast du nicht? Kosewort. Kosewort? Ja. Ach Mensch. Das ist natürlich das Schönste, aber okay. Dann fangen wir doch damit an, oder? Und fangen wir damit an. Darling. Yes. Boah. Oh, man merkt echt, dass du aus dem Filmbusiness kommst. Oder? Das ist unglaublich. Darling, sagt heute keiner mehr. Doch, hier schon. Ja, natürlich, klar. So Oscar-mäßig, oder? Kuschelwort mit O wäre Oscar, genau. Okay, Darling. Stadt? Hammer Duisburg oder Düsseldorf. Duisburg ist ja auch spitze. Mal ich gucken, Duisburg. Echt? Ich hätte gesagt, ja, Leipzig sagt Dresden. Oder Döbeln. Naja, gut, Duisburg, okay, gibt's jeweils einen Punkt. Land? Deutschland, Dänemark. Deutschland gibt einen Extrapunkt, finde ich. Da muss man erstmal drauf kommen. Und weil natürlich irgendwie total charming vorgetragen war, genau. Verbrechen. Drogenhandel, Doppelmord. Kinder, ihr habt ja aber echt die gute Laune. Ihr seid ja Kriminelle vom Feinsten, oder? Oh, oder? Wir sollten uns mal treffen da aus Leipzig. Genau. Schimpfwort. Düssel. Haben wir auch hier, scheiße. Echt? Ja. Na, das gibt ja nur einen halben Punkt für Bede. Ich auch. Das finde ich echt dürftig. Droge? Haben wir Droge oder Diebelt? Wie du willst. Ich hab Dope. Dope? Was? Ja, kommt aus der kriminellen Dope gibt einen extra Punkt. Diebels ist auch ein halbe Punkt Droge. Aber gut. Oder? Musst du akzeptieren. Dann hattet ihr ja Darling irgendwas mit D. Achso, ja, sonstiges. Ja, sonstiges. Irgendwas. Duschkabine. Was? Eine Duschkabine. Duschkabine. Nach Halogenlampe denkst du, bringt das jetzt nochmal einen extra Punkt. Nee, nicht. Und das andere war, was war das? Doris? Nee. Dame an der Spree. Dame? Ja. Dame an der Spree. Warte, haben wir jetzt eine neue Rubrik hier oder was? Nee, nee. Naja, aber Stadt ist ja auch irgendwas. Achso, das ist Stadt. Ja, jetzt muss ich mal hier die. Na, Dame ging ja sonst auch. Oder Darm, oder naja, nee, Dame ist schon. Das ist Dame mit H an der Spree, genau. Annette, oh, dann hast du eine Stadt und zweimal Land, sind 3 Punkte, Verbrechen 4, Schimpfwort 4,5, Droge 5, Darling 6, 7. Und als erste gemeldet, 8 Punkte hast du. 8 Punkte, juhu! Und Micha hat 1, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6. Krieg jetzt so eine CD oder irgendwas? 3,5, 4,5, 5,5. Nein, 6,5. Nein, hier gibt's nichts zu gewinnen. Zum Mist. Außer Erkenntnisse. Ach so, na gut. Mal wieder. Zum Beispiel, dass Dame an der Spree liegt. Ja, das stimmt, das hab ich jetzt auch gelernt. Und irgendwas ist, was du das vorher. Ist was Perverses, aber nee. Was du vorher definitiv nicht wusstest. Nein, nee, nichts Perverses. Okay. Sondern einfach so. Na gut, so, und jetzt ist die Frage, wollt ihr. Genau, jetzt könnt ihr überlegen, ob ihr eher eine Gemütsmusik hören wollt oder eine lustige Musik. Beides. Gemütsmusik. Ich bin noch länger hier. Genau, ich mache jetzt Gemütsmusik, oder? Ich will, mach mal noch. Genau. Ein Bonnie Prince Billy. Mit, also bis bald. Genau, tschüss. Tschüss. Tschüssi. Bonnie Prince Billy mit No Bad News. Keine schlechten Nachrichten. Das ist schon irgendwie, finde ich, für meine Verhältnisse extreme Gemütsmusik. Bonnie Prince Billy. The Letting Go heißt die CD, ist jetzt irgendwann gerade erst erschienen, glaube ich, dieses Jahr. Bonnie Prince Billy, No Bad News. Trouble, more trouble, can you get any more? Slow bubble boiling on the bedroom floor. Lonely ain't lonely, someone calling at the door. Someone lovely and she's bringing bad news. She clenches and she cries and lays on the stairs, pounding on the earth and yanking at her hairs, and showing such fear at being found unawares, to be here and be bringing bad news. Well, something bad happens and a lot of people go bad themselves, that's how awful it is. Turning half the heart into something hard and dark, and she had to bring his. Well, she's told, hold your buttons and look at the sky. Someone will fix things if you let your face dry. Keep your face near the earth and your heart beat high, and you may transcend bad news. Well, something bad happens and a lot of people go bad themselves, that's how awful it is. Turning half the heart into something hard and dark, and she had to bring the airless. For all hammers and nails, for all leaves and worms, for all love ambition, and enemies and friends. So fiercely that all her features go. She lays like a monkey unclothed in the snow, and her voice it decays, and before it does she goes, I will never again deliver bad news. Something bad happens and a lot of people go bad themselves, that's how awful it is. Turning half the heart into something hard and dark, and she had to bring here this. In meiner Brust, da brennt die alte deutsche Reiselust. Es lockt mich so wie die Germanen schon. Sie ahnen schon ein Land, Italien genannt. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, Mittel her, ja her. Und es zieht mich, weil ich ledig bin, ledig bin, ledig bin. Immer wieder nach Venedig hin, Venedig hin, ja hin. Wann geht mein Schiff vom Stapel? Ich muss dringend nach Neapel. Oder nach Syrakus. Wo die Zitronen blühen. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer. Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, ja her. Friedel Hensch und die Zypris waren es, Song, der übrigens von Golden Zitrone gecovert wurde. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Die folgenden Zeilen sind einer unterschätzten Jahreszeit gewidmet. Durch fahlbelaubte Bäume mit fadem Ton der Herbstwind singt. Die Sehnsuchtsbangeweise klingt es nachts in meine Träume, Mann. Ach, alle Blumendüfte, das Farbenspiel der Rosenzeit, die ganze Sonnenseligkeit zerstoben in die Lüfte, verstehst du? Clara Müller. Im Herbst. Fritz. Und das hört man. Das hört man. Die Fritz-Disco ist wieder unterwegs und macht an diesem Freitag Station im Sound in Cottbus. An den Decks die Fritz-DJs T-Bird und Branko Jet. Die Fritz-Disco im Sound in Cottbus. Freitag ab 22 Uhr. Aus dem Radio geholt und auf die Bühne gestellt von Fritz. Und das hört man. 0:33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Der UN-Sicherheitsrat hat scharf auf die Ermordung des libanesischen Industrieministers reagiert. In einer Erklärung verurteilte der Sicherheitsrat den Anschlag auf den Syrien-Kritiker und rief alle Parteien des Libanon dazu auf, sich ruhig und besonnen zu verhalten. In Polen sind nach einer Explosion in einem Kohlebergwerk mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. 15 Bergleute sind noch immer unter Tage eingeschlossen. Unklar ist, ob die Eingeschlossenen noch am Leben sind. Nach Polizeiangaben ist die Explosion möglicherweise auf Methangas zurückzuführen. Nach dem blutigen Amoklauf von Emsdetten ist in Deutschland eine Debatte über ein Verbot gewaltverherrlichender Computerspiele entbrannt. Mehrere Unionspolitiker forderten ein Verbot solcher Spiele, darunter auch Brandenburgs Innenminister Schönbohm. Die Oppositionsparteien kritisierten die Debatte. Alba Berlin hat im UdeB Cup seine zweite Niederlage einstecken müssen. Die Albatrosse verloren beim russischen Vizemeister in Moskau mit 77-82. Und der Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat auch weiterhin kein Glück im internationalen Wettbewerb. In der Champions League verlor der HSV in London bei Arsenal mit 1-3. Wetter. In dieser Nacht wolkig mit Auflockerungen, einzelne Schauer gibt es, aber es bleibt meist trocken bei 1-6 Grad am Tag. Dann wolkig, vorübergehend auch etwas Sonne, kaum Regen, 6-8 Grad. Verkehr. Autobahn 24, Pritzwalk Richtung Berliner Ring. Zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd gibt es Behinderungen durch einen defekten LKW. Hier ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Burning sea. Kleinste Zelle war das mit einer Coverversion von Ring of Fire. Kann man im Netz schauen, www.kleinste-zelle.de, www.kleinste-zelle.de, dann hat man ungefähr einen Überblick. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir würden vielleicht noch eine Runde Stadtland, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Kosename, Kosewort, irgendwas spielen. Wer noch nicht zu Worte gekommen ist, noch nicht zu spielen gekommen ist, kann hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Ah, falsch! 0331 ja. Der gilt auch. 70 97 330. Okay, nee, hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, guten Abend. Wer bist denn du? Fame. Fame? Ja, und ich würde mal sagen, ich habe vor ein paar Wochen schon mal angerufen. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja, und? Ja, und ich krieg immer noch deine Mutter, Alter. Super. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo? Moin, moin. Moin, moin. Wer bist denn du? Wer seid denn ihr? Ja, hier ist der George. George. Und wer noch? Wolle ist hier. Wer? Wolfgang. Wolle? Yes. Wolle, du willst mitspielen? Ich weiß gar nicht, um was es geht. Na, Stadt, Land, Verbrechen, Schimpfwort, Droge, Kosewort, irgendwas. Oder willst du lieber noch zuhören oder wolltest du nur irgendwas sagen? Ich wollte nur was sagen. Na, dann sag was, Wolle. Guten Abend. Abend. Wolltest du sonst noch was sagen? Ich trau mich nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Na, sag doch was. Ah, kann ich wieder auflegen und normal anrufen? Ja, kannst du auch. Na, Wolle, dann musst du aber auch auflegen. Ach so. Ja. Ich finde den Knopf nicht. Warte mal, Moment. Jetzt ist er weg, oder? Meine Fresse. Mein lieber Scholli, wer warst du nochmal? Ich bin der George. George, genau. George gegen, hallo, wer ist denn da? Ja, der ist Fürchtegott. Nein! Doch! Das gibt's doch nicht! Ich will meinen Stand noch ein bisschen aufbessern. Mein lieber Scholli, du willst jetzt hier deinen Stand etwas aufbessern? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na, ob das was wird? Naja, dann würde ich sagen, jetzt praktisch letzte Runde, weil ich hab noch eine schicke, schöne, fetzige Musik. Also, ja, ich hab so viel schon. Naja, egal. Fürchte Gott! Ja. Und George! Ich muss mir noch die Kategorien mal fix aufschreiben. Ach so, dann mach mal. Moment, ich brauche was zu schreiben. Ja. Ach, hier eine Überweisung vom Arzt. Gut. Ach, also, krankgeschrieben oder wie? Sag mal an die Kategorien. Stadt, Land. Das ist noch langweilig. Verbrechen. Ja. Schimpfwort. Hallo? Ja. Droge? Oh ja, da bin ich gut drin. Kosewort. Kosewort. Naja, so Knuddelwort, so Lieblings, so, ach, meine Kleine, so. Und dann noch irgendwas. Irgendwas. Genau. Okay. Und ich sage jetzt A und fürchte Gott sagt halt und dann sagt Buchstaben und dann müsst ihr gewissermaßen diese Kategorien alle mit Worten, mit die den Anfangsbuchstaben, den ich gesagt habe, haben, füllen. Jo. Und wer fertig ist, sagt halt, okay? Alles klar. A. Stopp. E. Los geht's. Ah, ist mir da mal langweilig in der Zwischenzeit. Boah, was mir da langweilig ist, wenn die raten müssen. Oder kann ich ja vielleicht... Ach ja, doch nochmal einen schicken Song. Ja, nee, wunderbar, natürlich, klar. Der große Shel Silverstein hat einen wunderbaren Song gemacht, der heißt 26 Sekunden Song, in dem er davon singt, dass die DJs immer sagen, die Songs sind zu lang und irgendwann hat er jetzt extra mal einen Song gemacht, der genau 26 Sekunden dauert. Hier ist er. All the DJs keep complaining, tunes run much too long. So I've gone and wrote myself 26 second song. Stopp, stopp. Das war er. Ach, echt? Stopp? Super. Wer hat einen Stopp gesagt? Fürchte Gott. Ecke. Nee, George, du hast einen Stopp gesagt. So sieht es aus. Dann kriegst du gleich mal einen ersten Punkt. So, E, Stadt. Ja, Erfurt natürlich. Und? Wieso Erfurt natürlich? Von wo rufst du an? Aus dem Westen, aus Gießen. Ach so, also darum Erfurt natürlich. Na ja, egal, fürchte Gott. Eisenach. Eisenach, na das ist doch für beide ein Punkt, ein Land. Eritrea, Estland. Auch nicht schlecht. Bäder nicht schlecht. Ein Verbrechen. Erschießen. Stimmt. Essen klauen. Oder stehlen. Eschen klauen. Essen stehlen. Essen. Essen. Essen oder Eschen? Du hast doch vorhin Ochsen ermorden gehabt, oder? Ja, und jetzt Essen stehlen. Das ist auch nicht gut. Ja, ich will da fragen, nur Essen mit Doppel-S oder S-C-E-S-C-H, also Bäume. Meinst du, du meinst das Essen. Du meinst nicht die Eschen. Nee. Gut, Essen klauen. Aber das ist doch ein Verbrechen, Eschen klauen. Eschen klauen, ja, ich dachte, weil du jetzt Glaucher und so Sinn so total konkret bist, dachte ich, das wird dein Hobby wieder sein. Ochsen töten und Eschen klauen. Gut, Schimpfwort. Ist Esel ein Schimpfwort? Ja. Und ja. Ich hab auch Esel. Ja, können ja nicht immer nur die ganz Bösen sein. Was hast du eigentlich nicht, fürchte Gott? Bin gerade wieder fertig geworden. Naja, nee, das geht ja, du musst ja dann auch aufhören. Ja, naja. Aber was hast du nicht gehabt? Ich hab jetzt alles mittlerweile. Ja, mittlerweile, aber was hast du zu dem Zeitpunkt, gesagt, als George... Ich habe Buchstaben geschrieben. Wo, von welchem Wort? Von Zärtlichkeitsformel. Zärtlichkeit? Naja, gut, okay. Droge? Eigenpräparate. Was? Fürchte Gott. Was hast du gesagt, Georg? Ich habe Ecstasy gesagt. Ecstasy. Und was hast du gesagt, fürchte Gott? Eisenpräparate. Eisenpräparate? Wieso sind das Drogen? Eisenpräparate ist ein Arzneimittel gegen Eisenmangel, wenn man sie zu... Viele davon nimmt, dann ist es eine Droge. Machen die süchtig? Ja, ich nehme es mal an. Ich habe es noch nie aus. Ich habe es bisher nur in... Nee, die machen nicht süchtig. Kann ich nicht anerkennen. Richtig körperlich. Eisenpräparate scheint mir eine Spur zu ausgedacht. Das wirst du, da wirst du Verständnis für haben, oder? Fürchte Gott? Mittel gegen Eisenmangel. Das nimmt meine Mutter. Und wenn man das zu viel... Ja, nimmt, und dann ist er immer irgendwie high, oder was? Und kann fliegen. Nein, wenn man zu viel nimmt, wird man süchtig. Fürchte man Gott. Jetzt erzähl mir mal. Kosewort mit E. Eselchen. Boah, Georg? Engel ist doch viel schöner. Engel, genau. Eselchen, naja, meinetwegen. Du hast keine Freundin, wa, fürchte Gott? Ich, nee. Ja, ist klar. Im Augenblick nicht. Naja, ich habe schon eine Vermutung, wo er nicht vielleicht liegen könnte. Irgendwas? Essig. Essenkehrer. Was ist denn ein Essenkehrer? Ach so, Schornsteinfeger heißt es normalerweise, wa? Genau, eins. Essenkehrer. Acht. Dann hat Georg 8 und Dings hat 6, fürchte Gott. Ja. Wie viel hast du denn vorhin gehabt, fürchte Gott? Oh, 6. Nee, vorhin. Auch 6? 6, ja, ja. Ja? Guck mal einer an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Na, hast dich nicht verbessert. Ja, aber auch nicht verschlechtert. Hast dich aber auch nicht verschlechtert. Ich bin doch genauso wach wie vor einer Stunde. Super. Du wolltest doch in die Falle. Ja, ich bin heute um 6 aufgestanden, aber meine Sendung ist so spannend. Ja, ja, ja, ja, irre. So, na dann würde ich mich jetzt mal hier von euch beiden verabschieden. Ja. Und zwar Tschüss sagen. Tschüss. Und euch quasi eine schöne Nacht wünschen und noch einen totalen Lieblingssong von mir hier spielen, der gerade so momentan ein Lieblingssong ist. Ansonsten besteht ja immer nur die Möglichkeit, sich beim halbautomatischen Anrufbeantworter nicht zu beschweren, sondern anzurufen und zu sagen, was für eine dufte Sendung, sondern nie so Messages loszuwerden. Sachen, die irgendwie wichtig, die toll sind, die man unbedingt mal sagen wollte. Die kann man da auf Band sprechen, die werden dann alle aufgenommen und dann aber zur nächsten Sendung hin von David zusammengeschnitten und dann geben dann ein wunderbares, quasi auch wieder ein Mini-Hörspiel, wie ihr sonst immer die Sendung mitschneidet und daraus dann richtig Mini-Hörspiel. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Bernd Begemann, den als den großen Bernd Begemann zu titulieren, mir nicht ganz falsch scheinen will, hat eine wunderbare Live-CD gemacht, auf der er einen Song, den er schon mal so als Studiovariante recht kurz hat, hier dann doch ziemlich zelebriert und ausführt. Kein Glück im Osten. Er singt davon, wie er so eins seiner ersten Konzerte in irgendwo in einem Kaff im Osten macht und da auf nicht so ganz richtiges Verständnis stößt. Bernd Begemann, Kein Glück im Osten, einen Song, den anzuhören. Viel Spaß macht und Erkenntnis stiftet. Bernd Begemann. Ich spreche von kein Glück im Osten. Okay. Ich fühle 1000 Kilometer für 200 Mark Schmidt. Ich war ziemlich enttäuscht, als kaum einer kam, das glaube ich nicht. Doch es lag nicht am Veranstalter, es war meine eigene Schuld. Ich habe kein Glück im Osten, kein Glück im Osten, kein Glück im Osten. Da war diese Frau im Publikum, sie kritisierte jedes Lied. Sie sagte, du willst uns wohl für dumm verkaufen. Ich sagte eher im Gegenteil. Sie sagt, wir haben hier unsere eigenen Gruppen. Zum Beispiel Keimzeit. Keimzeit sind besser als du. Ich sagte, Keimzeit sind ja auch mehr als ich. Ist irgendwie ungerecht. Oh, die Renft-Kombo, das war noch Musik damals, die Renft-Kombo. Die hat noch Texte, die haben so ein bisschen Tiefgang, kann ein bisschen drüber nachdenken. War nicht so oberflächlich wie bei dir halt. Die Renft-Kombo, dem wurde sie auch immer ganz so schwer gemacht von den Behörden, aber die hatten das Herz auf dem rechten Fleck, das waren echt tolle Jungs. Die wurden immer Knüppel zwischen die Beine geschmissen, immer Knüppel, eine tolle Gruppe Renft-Kombo. Außerdem kannst du ja nicht mal den Blues spielen. Und ich sagte, was naht wie Chemnitz hat schon lange genug den Blues gehabt. Oh ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich bin hier, um das zu beenden. Sie sagt, kannst du gar nicht Gitarre spielen überhaupt? Küss mal, küss mal, küss mal, ist furchtbar. Ich kenne jemanden, der kann viel besser Gitarre spielen als du. Der ist auch gerade hier. Gib dem noch mal dein Instrument jetzt so. Komm mal her hier, komm, geh mal her jetzt. Hier einmal so, ich sage nein. Jetzt noch eine Menge kriegen. Lektionen. Kein Privateigentum. Sie sagte, was du machst, ist ziemlich flach. Ich sagte, es ist ja vom Grunde ganz einfach. Ich habe kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Fertig gemacht, sind mit ihren silbermetallic Mercedesen vorgefahren, haben irgendwas in ihre Kalbsleder-Notizbücher gekritzelt und eine Woche später war das Häuschen von Oma weg. Rächt euch dafür an mir heute Nacht und behandelt mich nicht zu sacht. Und wenn es keine Zugaben gibt, und wenn dir niemand beim Abbauen hilft, wo das offensichtlich ganz schwere Sachen sind. Guck mal alles an hier, besonders. Wenn man sich anschauen wie ein seltsames Tier, wenn man die Verstärker zum Auto trägt. Und wenn die Stadt verlässt. Völlig anderen Beruf wünscht, dann hast du kein Glück im Osten, kein Glück im Osten. Bernd Begemann, kein Glück im Osten. Damit ist die Sendung zu Ende. Stadtlandverbrechen, Schimpfwort, Droge, Kosewort, irgendwas. Wer ist denn eigentlich Gewinner? Gewinner ist Angie. Die hat irgendwie seltsamerweise 9 Punkte. Angie und Anita, die haben 9 Punkte gekriegt. Das ist schön. Wir machen jetzt hier Schluss. Tschüss. Tschüss. Guten Nacht. Genau. Tschüss. Genau. Tschüss gesagt. Das ist doch schön. Damit ist jetzt wirklich Schluss. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, Dienstag, 22 Uhr, zum nächsten Sprechfunk Kids. Weiter mit dem Night Flight. Bleibt schön am Radio. Tschö mit Ö, tschüss mit Is. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder ein. Ist sie dein Mundenschein?